Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, den kühlen Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit, Nummer 58. Im Januar 2017, etwa 2 Jahre nachdem wir die letzte Folge gemacht haben. Ich bin Joke. Hallo. Hallo, hier ist Steff. Ich bin Marleen. Wir sind ein bisschen eingerostet. Deswegen knarscht auch so, wenn ich mich bewege. Tja. Ja, da sind wir wieder. Hallo. Es ist alles ganz komisch. Mhm. Wir sind es nicht gewohnt zu podcasten. Nee, und wir sitzen vor allem nicht an einem Küchentisch. Ja, es hat sich einiges geändert. Ja. Und wir sitzen auch nicht um einen Computer, sondern um ein fancy kleines Gerätchen unter einem Hochbett. Jawohl. Und es gibt keine Uhr, die tickt. Die Uhr ist gestorben. Ich weiß nicht, ob die gestorben ist. Das heißt, die Batterie ist dann. Nee, sie ist einfach nur. Ja, ist das nicht quasi der Tod jeder Uhr, wenn da die Batterie drin ausläuft? Nicht. Die war ja dann trotzdem. Hat ja trotzdem funktioniert. Was? War nur klar, dass die. Oder war es nicht irgendwie, dass sie beim Küche renovieren? Vor einem Jahr. Na, es gab noch das Problem, dass die Außenwand, an der die Uhr hing, sehr schimmelaffin ist. Hm. Sodass es vielleicht gut wäre, da nichts dran zu hängen. Aber es war so eine schöne. Naja, gut. Also wir haben keine Uhr. Wir schweifen ab. Egal, ob da jetzt eine Uhr in der Küche hängen würde oder nicht. Hier ist jedenfalls keine. Hier gibt es ein klapperndes Sofa. Also Joko und ich sitzen auf dem Sofa. Das irgendwie leider eine. Das klappert nicht, das wackelt. Das wackelt halt. Und dann, wenn ich mich jetzt bewege auf eine bestimmte Art und Weise, dann rumst es halt. Mhm. Ja. Wir dürfen uns alle nicht bewegen. Genau, Steff hat sich abgegrenzt und sitzt auf dem Stuhl. Weil es auch nicht so bequem wäre, sich jetzt zu dritt auf dieses Sofa zu quetschen. Das da könnte zum Beispiel niemand die Beine hoch. Nee, das stimmt. Joko hat sich auch hier voll breit machen. Oh. Oh nein, das setzt er sich sofort um. Nein, ich finde es super bequem so. Ja. Jetzt halt, ja. Wenn du es super bequem findest, dann musst du ja keinen dummen Spruch machen. Wieso? Geht schon los. Na, also ich bin hier glücklich. Auf deinem Stuhl. Auf meinem Stuhl. Ich könnte richtig viel Raum einnehmen, wenn es nicht so unbequem wäre. Du kannst dich gerne bequem hinsetzen, alles okay. Gut. Ich wollte nur lästern. Ja. Super. Okay, geht schon mal gut los. Also, ich habe gerade gedacht, wir haben letztes Jahr die letzte Folge aufgenommen, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nachgeguckt, das war am 14.03.2015. Das ist ja jetzt echt fast 2 Jahre her. So. Und wir hatten davor ja auch schon immer so lange Pausen und wollen wir eigentlich was dazu sagen, warum wir so lange das nicht gemacht haben und so? Oder ist das irgendwie. Also ich glaube, als wir die Putzen-Folge aufgenommen haben, waren wir uns eigentlich relativ sicher, dass wir weiter putzen. Dass wir relativ zeitnah die nächste Folge machen. Ja. Und dann sind aber so ein paar Sachen passiert, die uns so komplett vereinnahmt haben. Und dann ging das erstmal nicht mehr. Bei mir war es, also ich hatte ja dann, das war ja der Zeitpunkt, zu dem ich dann mein Studium beendet hatte. Genau. Ja. Das war ja dann schon zu dem Zeitpunkt des Podcasts. Stimmt. Also nicht ganz, ich glaube, da hatte ich dann gerade meine letzte Prüfung, mündliche Prüfung durch oder sowas und musste dann auch nur noch den einen oder anderen Monat auf mein Zeugnis warten. Mhm. Aber genau, bei mir war es durch und da ist dann auch erstmal nichts Atemberaubendes passiert. Ja, wir hatten ja aber trotzdem privat irgendwie so ein bisschen Trouble. Und das stimmt. Das ist dann so hinten übergefallen einfach dadurch. Ich promoviere seit 2 Jahren. Das hast du 2015 auch schon mal. Schon seit 2 Jahren, nein. Nee, ja, doch, da natürlich. Da habe ich doch angefangen. Ja, erster. Genau. Aber das war ja im März. Ja, aber da war noch nicht so viel los. Das stimmt, ja. Ich habe immer noch denselben Job, den ich vor 2 Jahren hatte. Struggle. manchmal nicht. Aber ich bleib da noch ein bisschen. Jedenfalls hat es nicht so ganz hingehauen, weiter zu podcasten. Und mich persönlich hat das aber ziemlich gestört, weil wir auch zwischendurch mal eine Anfrage bekommen haben, ob wir eigentlich, oder mehrere sogar, ob wir eigentlich hier mal was machen können und da mal was machen können. Und irgendwie ist es immer so im Sand verlaufen. Wir hatten auch noch technische Probleme. Ach ja, und dann ging es auch noch darum, dass ich mich darum kümmern musste, dass diese Webseite erstmal überhaupt wieder benutzbar ist. Und das habe ich ewig nicht auf die Kette gekriegt, da mich drum zu kümmern. Und dann ging es total einfach. Das war so, oh Gott, ich muss mich da jetzt drum kümmern und ich muss mich da mal Zeit für nehmen. Und man weiß ja dann immer gar nicht, was so eigentlich dann los ist. Und dann war es super easy. So, das war innerhalb von einer halben Stunde erledigt. So, das war irgendwie so, oh, wie, das war's jetzt so? So wie so, oh Gott, die Spritze kommt und so. Und hö, das hat gar nicht mehr getan. So, also es war wirklich so... überhaupt kein Problem und so empfinden wir unsere Arbeit mit dem Podcast. Sogar die Spritze. Nein, die ist das kommt. Das Problem mit der Webseite, das war so voll der Task irgendwie, den ich so vor mir hatte, weil ich bin jetzt nicht so die WordPress-Expertin und dachte so, oh Gott, wer weiß und so. Ja, und dann war das so super einfach und das war dann ja so ein Punkt, also wir hatten uns ja geeinigt, dass ich mich erstmal um das Technische kümmere und wenn das klar ist, was da eigentlich los ist, dass wir dann gucken, okay, was passiert jetzt eigentlich weiter so. Und das hat halt alles so ein bisschen gedauert. Plus, unsere Leben sind nicht weniger voll geworden, unsere Alltage. Also einen Termin zu finden ist halt irgendwie auch gar nicht so einfach. Ja. Also so manchmal denke ich schon so zurück an diese, ich meine, ne, wann haben wir das, also das ist jetzt 8 Jahre her, also über 8 Jahre her, dass wir angefangen haben damit. Und da haben wir ja immer jeden ersten Freitag im Monat oder so. Lächerlich. Das ist absolut utopisch irgendwie so. Also Freitagabend ist ja sowieso irgendwie so eine Zeit, wo das überhaupt nicht mehr gehen würde. Und alle 4 Wochen ist auch absolut utopisch. Also wir werden nicht alle 4 Wochen bei uns. Hat gleich dieses Ding so losgeflackert, dass ich zu laut geredet habe. Wir werden nicht alle 4 Wochen podcasten. So viel können wir schon mal sagen. Also ich mag eigentlich ganz gerne Blut abnehmen übrigens. Ich nicht. Aber ich habe mir erst in letzter Zeit so oft Blut abgenommen worden, dass ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen dran gewöhnt habe. So. Und die scheinen auch echt eine einfache Kandidatin zu sein, was das angeht. Ich höre mal so Geschichten von anderen Leuten, dass die so ewig dran in den rumstochern müssen, bevor sie dann mal irgendwie eine Ader finden. Ader, Vene, Arterie? Vene, ne? Steff? Arterien sind bestimmt. Arterien sind doch die tiefer liegenden, die nicht so leicht verletzt werden dürfen, weil dann irgendwie. Keine Ahnung. Doch, das ist doch, die Arterien sind doch die gefährlichen, wenn die oft aufgehen. Die dürfen nicht verletzt werden, weil wenn die Arterien verletzt werden, weil das ist das, wo das Blut weggeht vom Herz oder hin oder in jeden Fall eins vom Herz. Genau, weg vom Herz. Arterien sind transportierenden Sauerstoff, das sauerstoffreiche Blut. Ja, dann ist das, was, die dürfen nicht verletzt werden, damit, weil das dann das ist, was so super gefährlich ist, weil dann sozusagen der Körper schnell ausbluten kann. Und die Venen, so eine Nadel. Und die Venen, die werden dann, die werden genommen, um das, das ist nicht so schlimm, wenn die kaputt gehen. Und es gibt halt einige Stellen am Körper, wo die Arterien halt relativ weit vorne liegen. Es kommt voll der Blut-Talk hier. Ja, doch. Ich hatte vor allem gar nicht, als du das gesagt hattest mit der Spritze, dachte ich überhaupt nicht an Blut abnehmen. Ich auch nicht übrigens. Ja. Ach so. Ja. Woran denn dann? An irgendeine Spritze eben. Eine Blutabnehmen ist ja keine Spritze. Das ist ja eine Nadel. Eine Negativspritze. Dann kannst du natürlich also auch Kanülen. Absaugen. Mit, ihr habt an Kanülen gedacht. Nee, an eine Spritze. Ich hatte eine Spritze gedacht. Aber es ist ja auch egal, es war nur ein Bild. Es ging mir ja auch. Ich liebe Kanülen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Hat es ein bisschen gedauert. So. Und wir eiern jetzt hier so rum, weil wir schon so eingerostet sind. Ja. Also, aber wir wollen! Oder? Also wir haben uns zumindest jetzt ein paar Termine gemacht und wollen mal gucken, wie es weitergeht. Ob wir das auf die Reihe kriegen. Ob das noch gut funktioniert. Mhm. Ob es uns zu doll stresst. Genau. Ob uns überhaupt noch Themen einfallen. Ja. ob der Podcast vielleicht schon veraltet ist und auch beerdigt werden kann. Ja, wir haben uns im Vorfeld schon auch zusammengesetzt und uns überlegt, was wir so für Gedanken haben dazu. Weil es ist ja schon, die Welt hat sich ja schon ein bisschen weitergedreht auch in der Zwischenzeit. Ja. Also für mich ist schon die große Frage, also oder was ich mir, also haben wir gerade eigentlich noch was, haben wir noch was zu sagen? Mhm. Also so ernsthaft zu sagen und irgendwie gibt es nicht andere Formen und also irgendwie so. Das ist schon was, was, also was mich auch über die letzten Jahre, über viele Jahre jetzt auch schon irgendwie begleitet, die Frage. Ja, mich auch, genau. Hm. Also ich glaube, es hat sich so am Setting nicht unbedingt viel geändert, wenn man jetzt so guckt, wie viele queere Podcasts es gibt. Ich glaube, es gibt zwar ein paar mehr, aber es ist jetzt trotzdem, glaube ich, nicht so ein florierendes Feld. Keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich, also ich hatte ja schon so die Überlegung, ob das überhaupt überhaupt noch angemessen ist, sich hinzusetzen und irgendwie irgendwas zu erzählen, was andere Leute vielleicht besser wissen, was vielleicht auch gar nicht so interessant ist, was irgendwie, ja, ob das überhaupt noch so die Form ist, die jetzt gerade so ins Netz passt oder nicht. Naja, ich habe schon den Eindruck, dass es so diese Idee von Personen setzen sich hin und erzählen so ihre Sicht auf Dinge oder auch ihre, machen ihre eigene Erfahrungswelt dadurch mitteilbar oder erfahrbar oder erlebbar oder irgendwie sichtbar oder wie auch immer. Nur passiert das halt auf YouTube. Ja. So. Ja. Und wir sind so retro mit irgendwie, also ich habe so, also ich höre ja selber sehr intensiv Podcasts und die Podcasts, die ich höre, haben sich in den letzten Jahren massiv professionalisiert. Mhm. Also da ist super viel, also da gibt es einfach jetzt Möglichkeiten auch damit, davon zu leben oder irgendwie Geld damit zu verdienen. Und es haben sich halt so ein paar Sachen entwickelt, wie so dieses ganze Podcast-Feld ist halt sehr, also dadurch finde ich halt auch relativ hochschwellig geworden, wenn man jetzt so anfängt, irgendwas zu machen. Es gibt so krass, also auch so auch aus so Privatprojekten heraus entstandene Podcasts, die so doll so ein Production-Ding haben mit irgendwie Equipment und Presse und Aufwand mit irgendwie, also je nachdem, was es ist, irgendwie auch so, es gibt so ein, auch so Sachen, wo dann ganz viel auch Folgen vorher geschrieben werden, was halt so funktionale Sachen sind oder so oder was auch immer. Also es gibt so echt viel, was, wo ich so den Eindruck habe, okay, ich höre eigentlich wirklich kaum noch Sachen, wo Leute sich so wie wir jetzt so hinsetzen, Mikro anmachen und dann einfach mal so irgendwas erzählen. Das sehe ich halt eher bei YouTube. Dieses Format. Mhm. Da sind es aber fast immer Einzelpersonen. Ja. Keine Gruppen. Ganz, also ganz, vielleicht mal zwei. Und das ist dann aber schon, dann sind das immer so Witzbolde irgendwie. Neues Betätigungsfeld. Witzbold auf YouTube. Ja, wir YouTube. Sind dann drei Witzbold. Also von daher finde ich schon, dass das Format an sich so, man macht irgendwie, erzählt so ein bisschen die Lebenswelt. Und so finde ich schon auch nach wie vor interessant und relevant. Und gerade auch, weil nicht alle Leute ständig auf... Also YouTube hat ja auch nochmal ganz andere Zugänge. Ne? Also du kannst zwar Leute sehen, was schon auch Vorteile hat. Aber auch Nachteile. Mhm. Und du hast aber das Ding, dass du das nicht mal eben so in der U-Bahn aufnehmen kannst. Sondern du musst dich halt hinsetzen und dieses angucken in irgendeiner Form. Ja. Und YouTube ist halt immer noch Stream. Du kannst es halt nicht runterladen und unterwegs zum Beispiel so gut irgendwie. Wobei das auch immer mehr wird, weil die Daten... Volumen immer größer werden und es alles nicht mehr so ein Ding ist mit mal unterwegs ein Video gucken und so. Und trotzdem würde ich sagen, dass es schon noch eine Relevanz hat, was so dieses sich man setzt sich hin und erzählt irgendwas. Nur, dass es halt nicht mehr so sehr in Podcasts, glaube ich, vorkommt. Also jedenfalls nicht so, also es gibt mehr, also meiner Wahrnehmung nach gibt es mehr andere und das Feld an sich ist einfach sehr viel ausdifferenzierter, was es so für Podcasts gibt. Mhm. Ja. Ich glaube, mir ging es auch gar nicht unbedingt um so das Format, sondern eher um den Inhalt tatsächlich. Also ich hatte über die letzten Jahre immer mehr das Gefühl, ob wir uns jetzt hinsetzen und irgendwas über Queer erzählen oder ob Leute das auf Tumblr finden oder in irgendwelchen Wikis oder auf Twitter sich austauschen, ist vielleicht das mit dem Podcast so ein bisschen... ja, schwierig. Was will ich denn eigentlich sagen? Ja, vielleicht ist es einfach tatsächlich ein bisschen schwierig. Also... Aber was ist daran schwierig? Ja, so ich habe mehr das Gefühl, dass so dieses, also am Anfang haben wir uns ja hingesetzt und einfach irgendwie drauf losgeredet und ich glaube, das würde ich so nicht mehr machen tatsächlich. Also so die ersten Folgen, die wir gemacht haben, würde ich, glaube ich, so nicht mehr machen. Oder sehr viel mehr Wert darauf legen, dass das nur unsere spezifische Position ist oder Sichtweise oder so. Ja, das geht mir auch so. Also meine Wahrnehmung ist, es hat in den letzten Jahren schon sehr viel mehr Augenmerk gerichtet worden auf so Fragen von, wer kriegt wie viel Raum, wer kann wie viel sprechen, wessen Perspektive wird gehört, wessen Perspektive wird wahrgenommen als Wahrheit und so weiter und so fort. Also diese ganzen Themen, um die wir uns am Anfang einfach mal überhaupt nicht gekümmert haben. Ja. Und das ist ja aber jetzt nicht erst seit 2 Jahren so, das hat sich ja schon, wir haben ja auch schon so eine Privilegienfolge gemacht vor ein paar Jahren und so, und das ist ja auch genau dieses Thema. Und das macht zumindest bei mir auch so ein Gefühl von, da sitzen wir, 3 weißen AkademikerInnen in unserer warmen Wohnung. Ja, und reden halt so ein bisschen in so ein doch auch ganz schön teures Teil rein, so, was wir dann irgendwie, also ne, Ressourcen und so, also das ist schon, ja, hat mich schon auch zu der Frage gebracht, wie relevant ist das eigentlich und wollen wir das eigentlich wirklich weitermachen, und aber irgendwie haben wir uns ja dann trotzdem entschieden, es zu machen und weiterzumachen. Warum eigentlich? Why not? Ach so, why not? Noch verzählen bei dem schönen Wetter. Ne? Genau. Also ich kann sagen, warum ich das Gefühl habe, warum, also ich habe es queriert die ganze Zeit, aber gut. Dafür sind wir doch hier, um zu reden. Ich esse eine Mandarine. Wunderbar. Was denn? Ja, herzlichen Glückwunsch. Niemand sieht, dass ich eine Mandarine esse. Also ist es denn relevant? Ja, okay. Das ist doch hier. Das Erlebnis. Intime Ausschnitte aus meinem Leben. Jetzt, ich esse eine Mandarine. Okay. Also. Ich versuche den Podcast in eine andere Richtung zu gehen. Für mich war irgendwie der ausschlaggebende Grund, also eine Sache, die für mich tatsächlich wichtig war bei diesen Überlegungen, ist, ich würde mir das anhören wollen. Also be the podcast you wanna hear oder so. Also so, ja. Ich fände es interessant. Mhm. Vor allem, wenn ich das Gefühl hätte, dass Leute sich eben auch über genau solche Sachen auch Gedanken machen. Was sie alles nicht besetzen oder wo sie vielleicht also da so auch zumindest versuchen, sensibel zu sein und so. Es ist nach wie vor so, dass für mich dieses ganze Internet, diese Internet, also für mich ist es, da ist immer noch so eine Art Community für mich da, die in meinem Alltag nicht so vorhanden ist. Und ich habe schon das Gefühl, da auch was beitragen zu können damit und mich auch verbunden zu fühlen oder so mit anderen Leuten, die sich das anhören. Und ich habe halt auch immer wieder das Feedback bekommen, dass das auch für Leute relevant ist und wichtig ist. Und ob das dann in Zukunft noch so sein wird und ich dann weiter das Gefühl habe, dass es relevant ist für Leute, das kann man ja nur rausbekommen, wenn es halt, wenn wir es halt weitermachen. Und wenn wir halt feststellen, es ist halt nicht mehr relevant und es stört Leute total, oder es nimmt, also oder es ist halt irgendwie was, womit wir mehr Unglück als Glück in die Welt bringen oder so, ja, dann wäre das für mich ein Punkt zu sagen, okay, das Thema ist durch, es hatte seine Zeit und es ist aber nicht mehr so. Aber das kann, ich habe das Gefühl, das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. So, also so, ich glaube nicht, dass diese Welt meine Stimme braucht. So, aber ich, also um irgendwie zu existieren oder keine Ahnung, oder das ist jetzt so dieses, ja, meine Meinung ist irgendwie so wahnsinnig wichtig oder so, aber was so Repräsentation und so Community-Verbundenheit oder Gedankenaustausch oder Anstöße oder keine Ahnung, irgendwas, was wir auch so an Feedback bekommen haben, wie das für Leute auch wichtig gewesen ist an bestimmten Punkten, so dass würde ich halt einfach gerne gucken, ob das nach wie vor so ist oder so. Also ob wir oder ich dann für mich persönlich oder dann eben wir so als Podcast-Gruppe das Gefühl haben, dass das weiterhin eine Relevanz hat. So. Ich finde es interessant, dass du sagst, dass die Welt deine Stimme nicht braucht. Also die Welt vielleicht nicht, aber ja schon irgendwie in deinem Alltag gibt es doch sicherlich immer wieder Situationen, wo deine Stimme spezifisch gebraucht wird. Ja, ich meinte das jetzt mehr so dieses Gefühl, so dass nicht andere auch bestimmte Sachen gut sagen können oder besser, viel besser ausdrücken können oder vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive auf Sachen bringen könnten, als ich es irgendwie bringen kann oder so. Also ich glaube, es ging mir eher um dieses, ich habe irgendwie nicht die Weisheit irgendwie hier. Ich mit Löffeln gefuttert und irgendwie kann jetzt zu allem auf jeden Fall den was super Schlaues sagen, was andere so. Das sind keine Special Snowflakes. Na, das würde ja eher dann dafür sprechen, dass. Nee, das macht jetzt gar keinen Sinn. Bla. So, ich hör mal auf zu reden. Ich versuch's. Wenn sie einmal losgelassen wurde. Ja, aber ich denke auch, also bei dem Thema Format hatte ich jetzt gerade den Gedanken, dass es, also klar, dass wir miteinander, was große Teile unserer gesellschaftlichen Positionierung angeht, irgendwie sehr homogen sind und deswegen von uns jetzt nicht unbedingt die, hier gerade die sehr, sehr diversen, also sehr unterschiedlichen Lebenserfahrungsperspektiven auf den Tisch kommen. Aber, und dass es andere Medien gibt, über die das eben viel leichter und viel schneller geht, also so über Twitter irgendwie wird ein Thema aufgeworfen und entweder wird es halt dann angereichert noch um Informationen oder es wird kritisiert und diskutiert und dadurch wird innerhalb von einer Stunde schon irgendwie so ein ganzes Spektrum eben aufgemacht an Perspektiven auf ein bestimmtes Thema, so mit denen es sich irgendwie vielleicht auch auseinanderzusetzen gilt. Und aber das sind halt dann so, im Zweifel sind das halt so mehr so kurze Blitze. Und dass wir halt, also dass ich es halt auch gut finde, oder was mich dann mit dem Format Podcast versöhnt, ist halt, dass es halt dann, dass die Slow Food Variante ist, wo du dich halt nicht so zuballern kannst mit irgendwie so nochmal 140 Zeichen, nochmal 140 Zeichen, bam, bam, bam, eine halbe Stunde oder irgendwie einmal kurz über irgendwie Twitter drüber geguckt und schon habe ich irgendwie Ahnung, wie es irgendwie läuft, sondern mich halt hinzusetzen und mitzubekommen, wie eben andere Leute sich an ein Thema annähern und was sie damit assoziieren und so diesen Gedankenstrom irgendwie so ein bisschen mitzuverfolgen und sich dabei eigene Gedanken zu machen und so, das ist halt ohne dass wir halt dann Anspruch auf irgendeine Art von Vollständigkeit haben, sondern im Gegenteil, ich habe einen großen Anspruch auf Unvollständigkeit und irgendwelche Leerstellen, die ich nicht ausfülle, die ich nicht mitbedenke, wo ich noch viel zu lernen habe, sowas. So, und das ist aber dem irgendwie so beizuwohnen, halt dann eben auch eine Form ist, um sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. So, das versöhnt mich schon auch ein bisschen damit, weil es eben eine andere Ebene ist. Wie näher ich mich mit Themen an oder wie setze ich mich damit auseinander. Stimmt das mit der Geschwindigkeit? Das geht mir auch so. Die jungen Leute, die sind also schnell. Und ich bin über die letzte Zeit auch echt so aus den sozialen Netzwerken rausgedroppt. Ja, ich auch. Ich bin nur noch ganz selten auf Twitter gerade. Also was mein berufliches Interesse angeht, nämlich das Bibliothekswesen, da verfolge ich halt irgendwie so meinen Mini-Twitter-Account, wo es einfach auch überschaubar ist, was da so an Informationen für mich reingespült wird. Und da lese ich mir tatsächlich auch häufiger Artikel durch, mehr als früher, also mehr als sonst auf meinem Privataccount. Und ich gucke auch schon regelmäßig drüber, aus Langeweile, wenn ich irgendwie in einem der vielen Bahnen sitze und Zügen oder sowas, um irgendwie Ablenkung zu haben. Aber ich beteilige mich nicht mehr dran. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied. Also so selbst, also ich denke auch schon über einige Sachen nach und nehme sie wahr und sowas, die da drin passieren oder diskutiert werden, aber ich beteilige mich einfach nicht mehr dran. Also auf keine Weise. Nicht durch Retweeten, nicht durch irgendwas liken, nicht und auch nicht durch irgendwas sagen. Mhm. Ja, ich sage auch nur noch sehr wenig. Ich retweete schon ab und an Sachen, aber ich sage auch nur noch sehr wenig. Ich nicht. Aber ich bin sehr viel aktiver in meinem Dark Twitter als im öffentlichen Twitter. Mhm. So. Weil halt meine Dark Twitter Timeline halt sehr persönlich. Es geht um sehr persönliche Sachen und irgendwie finde ich halt also interessiert mich halt der persönliche Austausch deutlich mehr als mich halt so der politische Austausch oder der öffentliche, die öffentliche Diskussion gerade interessiert, so. Also mir persönlich, ja, mir bringt es gerade mehr. Also ich finde es schon auch immer nach wie vor wichtig und interessant zu gucken, was halt so im öffentlichen Twitter so passiert. Aber es ist halt wirklich so, dass meine Timeline im öffentlichen es gibt ganz wenig Leute, die private Sachen über ihren öffentlichen Account posten, nur noch, also die meisten machen das über ihre Protected Accounts und da gibt es dann halt so eine Privatgespräch-Bubble, die mir halt auf so einer Community, da sind Leute, denen geht es an bestimmten Stellen, die haben ähnliche Lebenserfahrungen oder ähnliche Lebensumstände, wie heißt denn das? Lebenswelten? Versteht, gibt fast alles. Ja, also halt so. Realitäten. Ja, Lebensrealitäten, genau, das meinte ich. Danke. Also es gibt halt Leute, die haben so zum Teil ähnliche Lebensrealitäten oder hadern mit ähnlichen Sachen, irgendwie, was weiß ich, komischen Jobs, wo sie halt mal unglücklicher sind oder mal irgendwie was Positives erleben oder Mental Health Geschichten oder Beziehungsthemen oder Familie, also Herkunftsfamilienthemen und so. Und das, also ich finde es schon schön, also das ist schon eine soziale Bereicherung für mich, so. Auf Twitter auf jeden Fall. Mhm. So, das. Für mich teilt sich das gerade sehr stark auf. Was mir noch eingefallen ist, ich hatte, bevor wir hier die Aufnahme begonnen hatten, von der Doku She's Beautiful When She's Angry erzählt über die US-amerikanische sogenannte zweite Frauenbewegung. Das Feminist Movement. Und also kann, wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das bestimmt mal angucken. Es ist sehr interessant, aber nicht unkritisch zu betrachten, welche Themen auf welche Weise dort drin behandelt werden oder welche Themen überhaupt nicht auftauchen. Oder es halt dann doch einfach, also es wird zwar benannt, dass es irgendwie ein sehr, dass so diese Bedürfnisse der weißen Mittelklassefrau im Zentrum stand oder die Lebensrealität auch im Zentrum stand und was das für Ausschlüsse irgendwie bedeutet hat, aber es wurde auf nicht, also es wurde so anhand von drei Sachen halt dann eher abgehandelt, so was irgendwie, dass Lesben ausgeschlossen wurden oder ausgegrenzt wurden, dass irgendwie Women of Color ausgegrenzt wurden und auch was so, durchaus auch was so irgendwie, oder es wurde so ein bisschen benannt, Armut so, mhm. aber das wurde auch nicht richtig doll irgendwie weiter. Das hatte nur eine Person irgendwie benannt da drin. Naja. Anyway. Und in dieser Doku hatte aber eben auch eine Person gesagt, dass halt so, da ging es um die politische Praxis, dass Frauen zusammenkommen, um ihre Lebensrealitäten um zu erzählen, um einfach sich gegenseitig ihre Erfahrungen zu erzählen, von denen sie größtenteils eben auch immer nur angenommen hatten, dass es um eine individuelle Einzelerfahrung geht, um die Einzelerfahrung, dieses Einzelschicksal oder irgendwie Einzelversagen. Mhm. Und dass durch das Erzählen und das Reden darüber eben nochmal so eine, also einfach klar, okay, hier geht es auch um Strukturen. So. Und das, also das war so das eine und aber auch was irgendwie Wissen, sich Wissen aneignen über, um irgendwie ja besser für sich selbst sorgen zu können, irgendwie den eigenen Körper besser zu kennen und irgendwie die also so emanzipiert handeln zu können, so dass eben da auch dieses Zusammenkommen und Reden wichtig ist und deswegen ist halt so diese Praxis von Zusammenkommen und Reden hat halt dann auch eine Person als das als wichtigen Teil von irgendwie einem radikalen von einer radikalen politischen Praxis irgendwie, so dass das Reden ein wichtiger Teil davon ist. Und das fand ich schon auch ganz schön und wichtig, also auch so als Erinnerungsding, so dieses, es ist immer gut zusammenzukommen und sich irgendwie auszutauschen. Ja, dann kann man natürlich irgendwie, oder könnten wir schon auch noch, also die Katze ist ausgesperrt. Ja, die Katze ist ausgeschlossen. Und ist deswegen sehr traurig und schreit ein bisschen rum und randaliert ein bisschen an der Tür rum. Aber wenn wir sie reinlassen würden, dann würde sie leider hier drin ziemlich rumrandalieren. Deswegen bleibt sie jetzt draußen. Was wollte ich sagen? Mit dem Zusammenkommen und Sprechen. Genau, und da ist es ja schon, haben wir dann ja jetzt schon den großen Vorteil, dass wir sozusagen Oral History, also so gesprochene Geschichte, halt tatsächlich festhalten können, was ja früher häufig gar nicht so war. Mhm. Wenn man es nicht aufnehmen konnte, war es weg. Oder musste halt weitererzählt werden oder so. Und es ist ja, also ich meine, es ist ja auch nach wie vor so, dass unsere Lebensrealitäten an ganz vielen Stellen ja dann doch auch sehr abweichend von so bestimmten Normen, wie Lebensrealitäten gefälligst auszusehen haben. Und was so ein Sichtbarkeits- oder Hörbarkeits- oder wie auch immer, oder Repräsentation. Ja, so ein Repräsentationsding irgendwie angeht, finde ich das schon auch. Also diese Podcast-Welt ist voll von Typen, die über Computerspiele reden. Mhm. Oder über die allgemeine Welt, über das allgemeine Weltgeschehen, so, ja. Also ich meine, es ist halt so. Das wollen wir auch. Das ist halt so. Ich möchte gerne mit euch über Computerspiele reden. Ich möchte auch gerne über Brettspiele mit euch reden. Das können wir sehr gerne machen. Mit mir hast du da eine begeisterte Gesprächspartnerin. Toll. Das wusste ich gar nicht. Naja, ich wollte eigentlich nur sagen, ja, für mich hat das schon auch noch, spielt es auch schon eine Rolle. Also bei, ja, es ist eine ganz bestimmte Perspektive und an ganz vielen Stellen ist sie auch sehr geprägt von Selbstverständlichkeiten, die wir bekommen aufgrund von bestimmten Privilegien. Aber an ganz vielen Stellen ist sie halt auch geprägt von Dingen, mit denen wir anders, die wir anders erleben als andere, die noch mehr Privilegien haben. Oder andere. So. So. Vielleicht eher andere als noch andere. Wir streichen bitte das mit dem Privilegien-Bingo. Sorry. Ja. Und dann stimmt es natürlich gar nicht so richtig, dann widerspreche ich mir jetzt selber mit der Stimme, von der ich so denke, dass sie nicht unbedingt die Welt braucht. Natürlich stimmt es dann insofern auch, dass ich denke, hey, meine Perspektive, meine Lebensrealität, so ist es halt nun mal, wird einfach so in meinem Alltag einfach, ist es so wenig irgendwie vorhanden, also das wird einfach so wenig wahrgenommen und ich bewege mich halt immer so nach wie vor immer am Rand von allem Möglichen, ja, am Rand vom Muttersein, am Rand von Geschlechtlichkeit, am Rand von Beziehungsformen, so, also das sind ja alles so irgendwie, ist ja nach wie vor so, dass das alles nicht mitgedacht wird, großartig, also jetzt ich persönlich damit. Brauche ich ja wahrscheinlich nicht viel anders. Nee. So. Tja, und also so dieser rote Faden mit irgendwie was. Also vielleicht würde ich es auch umformulieren, nicht die Frage. Also ich habe mir die Frage zwar schon gestellt, aber ich finde sie eigentlich selbst dann auch zu platt. Also dieses habe ich oder haben wir irgendwie noch was zu sagen oder was haben wir zu sagen? Es ist halt eher so dieses, ja, wenn wir halt Podcast machen wollen, was heißt das denn? Also was sind da irgendwie für mich für Sachen dran geknüpft und wo ich mich ja halt schon irgendwie Gedanken drüber machen kann, okay, wo kann ich mich irgendwie solidarisch alliiert verhalten und kann ich das irgendwie für. Also so habe ich das Gefühl, dass das eigentlich stimmig ist mit meinen Ansprüchen oder verpasse ich auch Chancen irgendwie an der Stelle und noch konkreter eben auch habe ich mich gefühlt in all den letzten Jahren irgendwie eigentlich konkret in Bezug auf irgendwie Rassismus, wie ich damit verwoben bin, was ich da für Vorzüge draus ziehen kann. Also auch so dieses direkte Kritik irgendwie an oder Benennen von rassistischen Strukturen und dem Aufkeimen der irgendwie von Faschismus irgendwie in unserer nahen Welt. Also habe ich mich irgendwie, kann ich so und kann, habe ich mich da irgendwie gefühlt ausreichend zu verhalten und mein Gefühl sagt nein und das kommt schon noch dazu, dass ich irgendwie das schon auch wichtig finde, da zu gucken, okay, sehe ich denn überhaupt dann auch Möglichkeiten, das im Rahmen des Podcasts auch irgendwie zu machen und das umzusetzen oder so. Ja. Mhm. Also überlegt haben wir uns das alles auch schon mal im Vorfeld, was wir jetzt gerade besprochen haben oder erzählt haben. Nicht ganz so ausführlich tatsächlich, aber wir haben schon mal so ein bisschen auch das, waren jetzt so die Gedanken, die wir so dazu hatten, haben wir uns ja vorher auch überlegt, weil wir ja irgendwie überlegen mussten, okay, was machen wir jetzt? Wäre auch, man könnte ja auch sagen, gut, das war es jetzt so mit dem Podcast. Und irgendwie hatten wir dann ja gedacht, na, wir machen jetzt erstmal weiter. Und haben uns auch zu erstmal einer gewissen Regelmäßigkeit committed und haben uns jetzt Termine gemacht alle 2 Monate. Also der nächste wäre dann im März. Das war's, tschüss, nein. Genau, bis dahin. Und wir haben halt gemerkt, dass es uns so ein bisschen immer doch immer mehr gestresst hat, es mit diesem Musikstück irgendwie rauszufinden, irgendwie was rauszufinden, was wir da irgendwie passend ist und so. Das war immer mehr so eine Bürde, dass wir jetzt beschlossen haben, das lassen wir erstmal sein. Es sei denn, es gibt halt irgendwas, was uns über den Weg läuft und denkt, yay, geiler Song, muss unbedingt irgendwie an den Podcast hinten ran. Aber das wird also auch bei dieser Folge heute schon mal nicht so sein. Es wird also kein Musikstückchen geben. Hat vielleicht auch den Vorteil für die Leute, die es zum Einschlafen hören, dass sie nicht hochschrecken. Ja. Und die Idee ist aber schon nach wie vor, dass wir uns so ein bisschen so ein grobes Thema überlegen, über das wir so reden wollen. Also eigentlich so wie vorher auch. Ja. Irgendwie ein grobes Thema, so was uns gerade so umtreibt. Ohne Musik, alle 2 Monate. Ist erstmal der Plan. Dann könnt ihr mitverfolgen, wie sehr selbstkritisch wir das auf die Reihe kriegen oder auch nicht. Es kann übrigens sein, dass hier irgendwie zwischendurch einmal der Postbote oder die Postbotin klingelt, weil ich habe Dinge bestellt. Ich auch. Und also wenn ich aufspringe... Also klingelt wahrscheinlich gleich so in Abstand von einer halben Stunde oder von 10 Minuten, so klingelt es dann ständig. Ja. Also ich habe bei 2 verschiedenen Versendern tatsächlich von daher... Ja, also ich wollte es nur schon mal ankündigen, so dass es sein kann, dass nicht nur der Kater Lärm macht, sondern auch die Türklingel, dann muss ich kurz aufspringen. Mhm. Wenn es gibt noch jemand außerhalb dieser Tür. Ja, noch eine andere Katze. Oder anderen Menschen. Ja, und dann andere Menschen, das war ein Scherz. Nee, ich glaube, wir haben die andere Katze hier tatsächlich über uns. Ah, okay. Der hat vorhin mal geschmatzt. Ah. Hab ich gehört. Die darf drin bleiben, weil die macht keinen Alarm. Deswegen ist die andere Katze auch so laut, weil ihr ist langweilig wahrscheinlich. Weiß man nicht. Naja, auf jeden Fall. Genau, wir sitzen nämlich auch unter anderem deswegen nicht in der Küche, weil wir jetzt als Familie zu dem Zeitpunkt gekommen sind, wo wir am Wochenende nicht mehr unbedingt zusammen frühstücken, weil unser Pflegekind gerne ausschlafen möchte und das Ausschlafen schon dauert durchaus eine Weile dauern kann mit 14. Und deswegen die Küche halt, wir einfach die Küche nicht besetzen können so lange und wir das aber jetzt auch nicht abends machen wollen, weil wir abends immer so müde sind und zeitgleich mit dem Kind ins Bett gehen. Also von daher, das ist halt unsere Zeitressourcen jetzt, haben sich wirklich drastisch, also sehr drastisch verändert. Ja. Mhm. Ich dachte auch gerade dran, was das Musikstück angeht, dass es tatsächlich auch so ein noch, und also ich hatte auch, ja, ich hatte schon auch Spaß daran, irgendwie da so durch mich irgendwie so durchzuhören durch Sachen, aber ich weiß einfach, wie zeitintensiv das ist und das dann halt schon so dieses, boah, dann sind halt mal eben 2 Stunden irgendwie dafür weg. Kostbare und 2 Stunden. Die sind, wenn sie, also nicht nur, dass sie kostbar sind, sondern sie sind dann im Zweifel einfach auch nicht vorhanden, als ja, irgendwie Zeitraum. Ja, ganz schön krass eigentlich, ne? Was wir irgendwie mit unserer Zeit komisch machen. Steff, hast du eigentlich schon erzählt? Was ich Komisches mit meiner Zeit mache? Ja. Nein. Nee, du sitzt in Zügen. Ja, ich dachte, es hört sich vielleicht auch komisch an, die ganze Zeit in Zügen zu sitzen. Genau. Steff ist in Zug gezogen. Ja. Genau, ich habe seit April letzten Jahres eine Stelle in Berlin an der Universitätsbibliothek der Freien Universität. Und habe dort ein halbes Jahr Vollzeit gearbeitet und bin halt zwischen Berlin und Hamburg lustig hin und her gependelt. Und nach dem halben Jahr Vollzeit mache ich das jetzt noch auf Teilzeitbasis weiter. Mit nicht so viel rumgependelt, aber in Berlin lässt sich halt einfach auch extrem gut viel Bahn fahren. Sodass es eben dazu kommt, dass ich sehr viel in dem letzten Dreivierteljahr in Zügen und Bahnen saß oder stand. Ja. Aber hurra, Bibliothek. Ja. Ja, ich hoffe, dass Steff Bibliotheksleiterin wird und dann mich mitfinanzieren kann. Das ist so mein... Das ist so der Plan. Zukunftsplan. Der Künstler, der mitfinanziert werden muss von ordentlichen Jobs. Tja, mal gucken. unterstütze Steff sehr. in ihrer Karriere. Ja. damit die klare Fleisch wird. Ich unterstütze dich auch, ohne dass ich darauf hoffe, dass du mich finanzierst. Mist. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich halt einen ganz gut bezahlten Job habe mittlerweile. Und dann jetzt nicht so die Zukunftssorgen habe, was das angeht. Ja, ich habe noch ein Jahr, ein knappes Jahr jetzt. Ein gut bezahltes Stipendium und dann und dann dann musst du Bibliotheksleiterin sein. Dann musst du Bibliotheksleiterin sein. Oder ich muss bis dahin irgendwas anderes gefunden haben. Vielleicht auch Geld das. Das geht jetzt ja nicht ganz so schnell. Könntest du ja auch noch eine Bibliotheksleiterin suchen. Das wäre leichter. So eine Sugar-Bibliothekarin. Ja, toll. Sugar-Librarian. Where's my Sugar-Librarian? Also, falls sich da draußen... Sugar-Librarians ab. Ich nehme gerne Bewerbungen ab. Ich bin ein angenehmer Gesprächspartner. Ich gehe gerne ins Museum. Gehst du gerne in Bücherhallen? Ich gehe super gerne in Bücherhallen. Ich sitze auch gerne in Bibliotheken. Hm. Brauchst du noch eine Einschränkung, ob öffentliche oder wissenschaftliche Bibliotheken? Nö, ich gehe auch in öffentliche Bibliotheken. Würde ich auch. Also für eine Sugar Librarian würde ich auch in öffentliche Bibliotheken gehen. Na, ich mag auch Bücher. Ich liebe Bücher. Auch Totholzbücher. Mag ich auch. Okay. Mal gucken, was kommt. Zum Glück musst du dich nicht als Bibliothekar bewerben, weil dann ist es. Ja, dann ist das mit dieses Ich liebe Bücher ist irgendwie. Dann haben sie den falschen Job. Oder so ein bisschen, ja, schön, aber darum geht's nicht so ganz. Was? Naja, das nein, also. Es geht um Wissensmanagement, Wissen verteilen, Wissen und so, Wissen, ne? Information, Digitales. Ding sie und so. Dingy, ja. Habe ich richtig gesagt, ne? Wobei, stimmt, ich darf schon auch mit Büchern kuscheln, wenn ich die so durch die Gegend trage. Siehste? Und so hineingucke. Das Papier anfasse und mich dann entweder freue oder ärgere über die Papierqualität. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe gerade so ein Buch, was ich gerade total gerne lese, aber es ist so riesig und ich bin super genervt, dass ich es nur in Totholzform gerade habe und ich bin echt am Überlegen, ob ich es mir nochmal digital kaufe, weil ich so genervt davon bin, dass ich es die ganze Zeit mit mir rumschleppen müsste, wenn ich mal kurz reingucken will. Hm. Ich bin da voll umgestiegen. Also ich kaufe mir auch wirklich keine Totholzbücher mehr. Außer halt so Fach, also manchmal noch so Fach, so Technik-Fachbücher, wenn es halt mit dem Layout wichtig ist, dass die halt nicht in einem E-Book-Reader gut wahrnehmbar sind, weil ich kann nicht so gut PDFs lesen, weil dann will ich, also da, wenn das so Bücher sind, mit denen ich so arbeiten soll, mit wo so, so Programmierbla, irgendwie sowas, dann, das wäre so das Einzige, aber sonst Romane oder so, ne. Verstopfen wir. Kann ich gar kann nicht genug Brettspiele kann ich dann bestimmt haben. Ja. Ja, ich habe festgestellt, ich mag es halt trotzdem immer noch ganz gern auf Papier zu arbeiten tatsächlich, weil ich dann viel, ich sehe mehr als nur eine Seite, ich sehe immerhin schon meine Doppelseite oder wenn ich auf losen Blättern arbeite, kann ich schnell hin und her schieben und ich kritzel viel im Text rum und so und schreibe mir irgendwas dran und mache mir so kleine Klebchen da dran. Ja, und natürlich muss ich auch an den Seiten blättern und das geht halt mit dem E-Book-Reader. Aber du arbeitest halt auch mit Texten ganz anders als ich. Ich arbeite ja nicht mit Texten. Ich arbeite, also ich programmiere Dinge. Da brauche ich, also das ist ja kein, also Texte sind ja kein Werkzeug für mich. Ja. Ich lese gerade so ein Buch so nebenher zu meiner Information, das sehr informativ ist, aber leider sehr heteronormativ, muss ich zwischendurch mich immer ärgern. Das Quantenmechanikbuch ist heteronormativ. Ja. Wie schaffen die das denn? Ja, geil, oder? Das wird immer überraschend gut geschafft. Ja, ja. Ich glaube, ich konnte es mir am Anfang auch nicht vorstellen, aber als ich dann mitbekommen habe, dass Leute einfach auch damit arbeiten, um irgendwie geschlechtssensibel irgendwelche in der Physik, in der Mathematik und sowas irgendwie auch über Didaktik oder so, dass es echt ein Thema ist. So, ja. Da dachte ich so, okay. Es ist nämlich eine pädagogische Maßnahme dieses Buches, die Quantenmechanik nicht einfach so trocken vor sich hin zu erzählen, sondern es gibt zwei fiktive AstronautInnen, ein Mann und eine Frau, die dann immer sich darüber unterhalten und sich gegenseitig befragen, was so, welche Fragen sie noch haben. Und okay, wow, verstehe. Und die dann so im Gespräch und auch eher mit so Alltagsbeispielen dann an das Thema ranführen, was ja an sich, würde ich sagen, keine so schlechte Idee ist. Mhm. Eigentlich wäre es keine so schlechte Idee. Aber eigentlich ist es so heteronormativ, dass ich muss mich immer jucken. Also es ist halt so dieses Klassische, es ist gut gemeint, die Frau ist super intelligent und erklärt immer alles. Der Typ ist so ein bisschen von Brett vorm Kopf und stellt immer komische Fragen. Und was hat er in diesem Buch zu suchen? Er ist halt die fragende Instanz, er fragt immer und muss dann dahin gebracht werden, es auch zu verstehen, und dann versteht er das. Und das Ganze wird aber halt interessanterweise einfach, oder nicht interessanterweise, gähnenderweise wird es halt immer, sie ist halt so hübsch und man sieht immer sehr doll die Emotionen spielen auf ihrem hübschen Gesicht. Und ich sitze da. Das steht in deinem Quantenphysik drin. Das ist unglaublich, oder? Ja. Oh Gott. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht und ich war so, wow, was geht denn? Ihm huscht natürlich nie ein Lächeln übers Gesicht. Mhm. Niemals. Na, da haben wir doch unser Thema. Heteronormativität. Du kannst noch nie mal mehr aussprechen. Nee, Ja, naja, egal. Eigentlich wollten wir über was anderes reden. Was ist jetzt das Thema Heteronormativität in der Quantenmechanik? Ja. Genau, also da kann ich ja richtig viel zu sagen. Ich auch, derbe. Also was ich zumindest neulich gelesen habe, was ich dann schon so ein bisschen schwierig fand, war, dass dass wenn man auf so Elektronenebene denkt, dass natürlich irgendwie es immer sehr doll darüber funktioniert, dass Attraktion über Unterschiedlichkeit funktioniert. Mhm. Und da dachte ich dann, okay, das kann man irgendwie in eine coole Richtung lenken und sagen, hey, wir brauchen Differenzen. Und es gibt auch irgendwie TheoretikerInnen, die das machen, die dann sagen, cool, viele Differenzen ergeben ein gutes Ganzes irgendwie. Aber natürlich, wenn man möchte, kann man natürlich auch sagen, yeah, Plus und Minus. Und das ist so, hetero. Naja, also, wer ist das Plus und wer ist das Minus? Naja, es geht ja um Ladung. Minus ist die Frau auf jeden Fall. Ja? Was? Okay. Wieso? Oder es lässt sich alles argumentieren. Ich meine, dafür ist doch die Heteronormativität auch gut, dass sich alles argumentieren lässt. Stimmt, man kann einfach alles. So als, also die Frau als Mangelwesen. Ich dachte, weil sie so gut aussieht, ist sie positiv auf jeden Fall. So, und weil sie ja auch immer alles weiß. Oder auch, aber plus auch wegen der irgendwie, wegen dieser vielen Emotionen. So. Das ist einfach auch so, dass dann so ein Überschuss und die Hysterie und sowas, dass das alles irgendwie, dass das so ein zu viel ist dann. Ja, aber eine Hysterie ist auch eher negativ. Also eigentlich könnte man Quantenphysik auch oder Physik auch einfach an Frauen erklären. Nur Frauen? Ja. Aber wo sind dann die Gegensätze? Frauen sind in sich schon so gegensätzlich, weil sie so Mangelwesen sind. Ach so. Also, jetzt werde ich mal vorschlagen. Wir kennen uns vielleicht so gut aus. Ja, wir sind so gut. Der wird bewandert in der Quantenmechanik. Werde ich mal vorschlagen, dass ich das nächste Mal einfach weglassen. Willst du das mal sagen, was für ein Buch das ist, damit Leute, falls sie das interessiert, irgendwie... Ja, es hat einen echt ziemlich komischen Titel. Es heißt Dr. Bertelmanns Socken. Und das spielt darauf an, dass es irgendwie, wenn man was über Quantensysteme sagen möchte, und Dr. Bertelmann immer zwei unterschiedlich farbige Socken anhat, dass man dann weiß, wenn er um die Ecke kommt und man sieht erst den rosa Socken. Das steht tatsächlich in dem Buch. Dr. Bertelmann hat den rosa Socken an, war ich schon so ein bisschen so, wow, okay. Dann weiß man, dass der andere Socken nicht rosa ist, ohne den anderen Socken gesehen zu haben. So. Von Shimon Malin. Wir können es unten anhängen. Als Buch. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich werde das nachher nachgucken und üben. Aber vielleicht genug mit Quanten. Vielleicht für heute genug. Ja, ich lese es gerade so ein bisschen für die Diss, weil es irgendwie... Ich kann es ja nochmal kurz erklären, warum ich es überhaupt lese. Weil es irgendwie so im Queer-Feminismus, gerade in der theoretischen, im theoretischen Bereich, ist so ein bisschen heißer Scheiß, gerade mit Quantenphysik zu arbeiten. Das heißt, ich komme nicht so richtig drum rum gerade. Ist dir das empfohlen worden? Das Buch? Ja, von einem aus dem Kolleg, der meinte, wenn ich, das ist halt irgendwie gut erklärt für Leute, die halt jetzt nicht super cool irgendwie Formeln dann verstehen oder so. Wenn man halt kein PhysikerIn ist, dann ist es wahrscheinlich ein ganz gutes Buch und es stimmt, es ist ganz gut erklärt. Ich verstehe viel. Sollen wir sonst nicht fließend überleiten? Ja, können wir. Also genau, wir hatten uns ja überlegt, mal so ein Update zu machen. Nicht, wo wir jetzt in unserem Leben oder in unserer Karriere unbedingt stehen. Haben wir trotzdem gemacht. Ja, das wollten wir auch machen, aber... Also es läuft alles ganz wunderbar. Genau, könnte nicht besser sein. Perfekt. Es geht steil bergauf. Genau. Die Sterne sind zum Greifen nah. Nein, Steff, das sind sie nicht. Das ist die Lichterkette. Die Lichterkette ist zum Greifen nah. Sondern wo wir uns eigentlich so... was so unsere Positionierung oder auch so Identitäten eigentlich angeht, wo wir uns da heute sehen, ob sich da was verändert hat eigentlich und so. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Schön, schön. Interessant. Das ist mir zu heikel. Das okay. Ja, gut. Willst du anfangen? Also, ich kann mit irgendwas anfangen, was mir jetzt gerade spontan in den Sinn kommt. Also, ich glaube, so in der Vergangenheit... und ich glaube, da hat sich auch nicht so viel dran geändert, gab es für mich selten den Punkt, dass für mich eine bestimmte Identität so einen besonders positiven Effekt hatte für mich. Also, dass es irgendwie eine Geschlechtsidentität gab, die sich aufgetan hat und ich gemerkt habe, ah, da ist irgendwas, was ich gesucht und damit gefunden habe oder so. Und ich deswegen, ich sage das nur, weil für mich daran hängt, dass ich da wenig dann darüber kommuniziere. Also dass es einfach wenig Teil ist von meiner Kommunikation oder auch meinem, wie begegne ich Menschen, dass es selten den Inhalt hat, dass ich sage, hallo, ich bin Steff und ich bin... Und das ist mir total wichtig, genau mich dort zu positionieren. Ich bin wieder da. Entschuldigung. Joke, das ist Joke und Joke ist wieder da. Habe ich jetzt was Wichtiges verpasst? Ja, sehr. Das war klar. Meine ganzen Identitäten hast du jetzt auch verpasst. Kannst ja nachhören. Mach ich bestimmt nicht. Ich glaube, ich habe noch nie eine Folge nachgehört. Nein, ich meinte nur, ich habe jetzt gerade darüber angefangen nachzudenken und ich weiß noch nicht mal, ob ich das dann bis zum Ende der Folge irgendwie aufrechterhalten würde. So, dass es bisher für mich war, dass es für mich keine einzige Identität gibt, keinen Namen irgendwie, der für mich so wichtig war, also der für mich so eine krasse Bedeutung hatte. Also wo ich sage, das ist so ganz zentral für mich. So, ich kann mich mit Sachen identifizieren, aber es ist eben nicht so, da ich kann mich mit Sachen identifizieren, aber ich fühle mich nicht unvollkommen ohne das. Oder also so, ich wüsste so, gut, ich kann mich darüber Leuten vielleicht verständlich machen, um einen Teil von mir zu vermitteln, aber eben nicht. Ja. So, darüber habe ich gerade nachgedacht, ob sich das eigentlich so richtig im Wesentlichen geändert hat oder so. Aber da ich mir im Vornherein keine Gedanken gemacht habe und bei mir das ja alles immer sehr langsam geht mit den Denkprozessen, kann es auch gut sein, dass ich da jetzt nochmal was anderes raussprudel oder so. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Geschlecht und Sexualität geht, dann weiß ich, dass irgendwie mich als homosexuell oder lesbisch zu identifizieren jetzt kein, also so... Das hat, oder dass ich das getan hätte, das war, ist einfach gar nicht so passiert. Also so, dass ich in die Welt gegangen bin, um das irgendwie zu kundzutun oder sowas. Auch als Begriff. So, das ist eigentlich nicht vorgekommen. So gut wie nicht. Das heißt, ich habe einfach extrem wenig bisher in meinem Leben auch so mit Identitäten gearbeitet, sondern eher über Lebensrealität, dass ich sage, wie ich lebe, in was für einer Beziehung ich bin oder so, aber was ich für eine Familienkonstellation habe. Ja. Wow. Wow, überrascht dich das? Das überrascht mich nicht, glaube ich, aber ich finde es erstaunlich, dass du das schon die ganze Zeit so klar sagen kannst. Also das ist schon eher, also ich habe es jetzt so verstanden, dass es schon immer so war. Oder schon immer ist so ein bisschen, also. Schon seit ich reden kann, genau. Habe ich nichts zu meiner Identität gesagt. Wahnsinn. Ja. Was ja auch einfach ein sich entziehen ist. Also so ist klar, dass ich mich dadurch einfach, es ist leichter, mich nicht klar zu positionieren und dadurch einfach dann auch nicht angreifbar zu sein. So. Also es hat Vor- und Nachteile. Das ist mir schon bewusst. Ich glaube, das einzige Mal, dass ich mich so richtig deutlich positioniert oder was so dauerhafte Positionierung angeht, ist eigentlich selbst zugestaltenden Text zum eigenen Twitter-Account irgendwie, dass ich mich also so mit irgendwie queer und Feminismus benenne und Pflege, Elternschaft und AkademikerInnen sowas. und das gibt aber eben auch keinen Vergleich, also nicht, ist tatsächlich nichts, gibt nichts Vergleichbares. Ist richtig doll. Bei der WG-Anzeige. Doch. Ja. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass ich da noch sehr hin und her wabern werde in den nächsten Minuten. So, ich habe nur angefangen, weil du weggegangen bist. Ach so. Ich habe angefangen rumzueiern. Ja. Ich eier weiter. Oder möchtest du gerne noch? Ich habe mir nämlich schon, also ich habe schon versucht, mir Gedanken darüber zu machen im Vorfeld. Ich hatte das ja, glaube ich, vorgeschlagen, das Thema, ne? So ein bisschen als Update, weil wir einfach schon, glaube ich, lange nicht mehr darüber gesprochen haben. Und ehe ja der Podcast lange nicht mehr stattgefunden hat. Und ich habe beim drüber nachdenken gemerkt, dass das irgendwie, das ist so kompliziert. Scheiße. Und ich habe festgestellt, dass ich mich früher auf jeden Fall eindeutiger positioniert habe. Oder eindeutiger, nicht positioniert, sondern eindeutiger identifiziert habe. Und dass mir das viel wichtiger war. Und ich habe so ein bisschen auch mit so einem Erschrecken festgestellt, dass mir das gar nicht so wichtig mehr ist. Und das fand ich so ein bisschen komisch, weil ich so dachte, so scheiße, jetzt komme ich in so eine... Hat es was jetzt mit Alter zu tun? Jetzt habe ich das so lange durch und jetzt brauche ich das alles nicht mehr. Das ist natürlich jetzt polemisch, das stimmt so nicht. Sondern ich glaube, was sich sehr, sehr danach anfühlt, was so ein Zustand beschreibt, ist eher so ein, ich kann mich gar nicht so genau festlegen. Und das wabert so, ich war aber auch so hin und her. Nein. Ich finde, so Selbstgefühl für mich total schwierig zu fassen, weil ich bei jedem Wort immer das Gefühl habe, okay, das trifft es gar nicht. Und das kann immer nur so ein Behelf sein in einer Situation. Aber es kann auf so vielen möglichen Wegen falsch verstanden werden und dann kann eh jedes Wort falsch verstanden werden, wenn ich das für mich benutze, sodass ich eigentlich so relativ damit zufrieden bin, was ich so über mich weiß und, und mache dann so strategische Identifizierungen, je nachdem, in welchem Kontext ich mich gerade befinde. Was sich davon unterscheidet, ist auf jeden Fall, dass ich mir versuche anzugewöhnen, so dominante Positionen festzulegen, wenn es drauf ankommt. Wobei ich die Praxis jetzt auch nicht immer, also ich finde es nicht immer super, sich sofort dominant zu positionieren, weil es Leute natürlich auch dazu zwingt, sich zu positionieren. Also wenn eine Person anfängt, sich zu positionieren, dann müssen die anderen, müssen sie nicht, aber es steht auf jeden Fall diese Positionierungsaufgabe im Raum und vielleicht möchten andere der gar nicht so nachkommen. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung irgendwie. So, wenn es irgendwie so Pronomenrunden gibt, dann bin ich plötzlich ganz anders rausgestellt, als wenn ich einfach nur meinen Namen gesagt hätte und das Thema so irgendwie unterschwellig vor sich hingeblubbert wäre, aber halt nicht in so einem Pronomen, in so einer Pronomenrunde plötzlich so aktualisiert worden wäre oder sowas. Genau, ich habe irgendwie... Pronomenrunden. Wollen wir eine Pronomenrunde machen? Nee, ich hatte ja auch diese Woche schon eine. Ah, okay. Ja, zum Beispiel, also was so dieses Nicht-Verstehen oder so angeht, ich hatte neulich eine Pronomenrunde, wo, also da war Steff auch mit drin, wo sich sehr viele Leute ohne Pronomen vorgestellt haben oder mit gemischten Pronomen und ich benutze ja im Deutschen nach wie vor das Pronomen er und empfinde das selbst als nicht festschreibend. Also ich sehe keine kausale Verbindung zwischen er und Männlichkeit. Und habe aber zum Beispiel das Gefühl, wenn ich in so einer Runde dann er sage, dann wird mir sofort so das aber auch zugeschrieben, dass ich jetzt mich als, was weiß ich, Transmann verstehe oder so, was nicht stimmt. Also so, insofern finde ich so diese Identifizierung super komplex irgendwie. Und auch irgendwie so komplex, dass es bei mir eher dazu geführt hat, dass ich mich weniger weniger identifiziere, weil ich nämlich positionieren eigentlich total gut finde, aber identifizieren ist so, also so im Allgemeinen finde ich nicht so, für mich nicht so glücklich. Könntest du dir vorstellen, einmal den Unterschied zu erklären zwischen positionieren und identifizieren? Ich das jetzt einen Unterschied genannt habe? Also ich habe so das Gefühl, wenn ich Identifizierung sage, dann lege ich mich auf was fest und dann versuche ich, meine Identität in Worte zu verpacken. Und da habe ich so ein ganz starkes Gefühl von, nee, das kann ich aber irgendwie nicht. Ich glaube, da bin ich echt, also da würde vielleicht so queer tatsächlich noch am ehesten zutreffen, weil queer diese große Offenheit hat und dieses große, flimmernde, nicht so festgelegt sein, sich nicht für was Dichotomes entscheiden, sich vielleicht auch nicht entscheiden, sondern eher, was du vorhin meintest, Steff, eher in den Praxen zu gucken oder in den momentanen Lebensverhältnissen, was ist gerade der Sinn oder... Für mich geht es auch häufig ganz viel darum, wie eine Konstellation aussieht, wie ich mit den anderen Dingen oder Personen oder... Den anderen Dingen? Mit den anderen Dingen, ja klar, wenn ich in meinem Zimmer alleine bin, dann hab ich ja auch einen Bezug zu dem, was in meinem Zimmer ist. Also dann bin ich vielleicht sehr stark minimalistisch, weil hier alles so schön weiß ist oder so. Oder ich bin sehr stark ruhebedürftig, weil es so schön ruhig ist. Also das sind dann irgendwie so die Bezüge, die ich zum Raum und zu den Menschen drin und zu den Dingen drin habe, die machen ganz viel aus, wie ich mich, glaube ich, in Momenten identifiziere. Aber die sind halt überhaupt nicht klar. Und das sind eben nicht solche Sachen wie trans oder krank oder gesund oder. Und unter Positionierung verstehe ich aber halt eine politische Stellungnahme. Und die ist mir total wichtig. Und die finde ich sowohl wichtig in Bezug auf meine dominante Positionierung. Das heißt, wenn ich irgendwie in einem Raum, in einem Gespräch oder wo auch immer, das ist wichtig, wenn es in dem Gespräch gerade wichtig ist, zu gucken, okay, ich belege hier eine dominante Position und das wirkt sich auf jeden Fall darauf aus, wie dieses Gespräch verläuft, welche Stellung ich darin einnehme, von welchen Erfahrungen ich ausgehen kann bei mir, dann finde ich das wichtig, sich da zu positionieren. Als auch, wenn ich irgendwie merke, dass Leute das nicht mitschneiden, auch die nicht dominante Positionierung. Also die nicht dominanten Positionierungen, über die ich verfüge, wenn ich feststelle, okay, die fehlen einfach hier gerade eklatant und das wirkt sich auch darauf aus, wie das Gespräch verläuft in dem Raum, wie die Konstellationen verlaufen in dem Raum, dann gibt es Momente, in denen ich mich auch da positioniere. Nicht so gerne. Ich finde das immer eher, da habe ich echt so ein, also da wähle ich auch häufig, je nach Kontext wähle ich da schon häufig auch so eine Strategie halt, mich nicht zu positionieren und die anderen machen zu lassen und mir meinen Spaß woanders zu suchen. Aber wenn mir ein Projekt oder eine Gruppe oder so wichtig genug sind, dann positioniere ich mich da auch. So ungefähr. Das wäre so. Und da habe ich dann auch nicht so ein dolles Problem damit, wenn die Schlagwörter, mit denen ich dann rumhantiere, eventuell viel komplexer sind. Auf mein gesamtes Leben betrachtet, sondern... Ich dachte nur gerade vom Erklärmodus her, würdet ihr das als passend empfinden, zu sagen, dass Positionierung sich darum dreht, was wir so quasi von der wo die Gesellschaft uns irgendwie an einen bestimmten Ort setzt und Identifikation, wo wir uns in der Gesellschaft an einen Ort setzen oder sowas, um es ein bisschen mal so ganz irgendwie so ein bisschen runter zu brechen, was so der Unterschied zwischen Positionierung und Identifizierung ist. Also kommt drauf an. Also ich finde eigentlich ja, würde ich schon sagen, dass man das da grob trennen kann. Aber ich würde zum Beispiel, so wie Joko das eben auch gesagt hat, sagen, es gibt auch sowas wie eine politische Position, die ich mir ausgesucht habe. Also wo ich mich sehr bewusst an eine bestimmte Stelle stelle. Und ich identifiziere mich aber nicht mit meiner... Also da würde ich nicht von Identifikation sprechen. Ja. Das ist total spannend. An vielen Stellen würde ich das aber schon so sehen, dass das, okay, das und das ist mein Leben, das wird in bestimmten, also das wird aufgrund von bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen, das bringt mich in eine bestimmte Position. Und das wäre dann meine Positionierung. Aber wie gesagt, an bestimmten Stellen funktioniert es halt nicht so richtig, weil es eben auch sowas wie eine, also an bestimmten Stellen auch eine bewusste Entscheidung für eine bestimmte Position gibt. Ja. Ich denke gerade über Weißsein nach. Das ist ja so eine Position, die auf jeden Fall einfach über das Individuelle hinausgeht. Ja. Und aus rassistischen Strukturen zugeschrieben wird. Und identifiziere ich mich damit? Das finde ich schon spannend. Mhm. Oder ist da vielleicht zum Beispiel auch sowas... Also ist es zum Beispiel wichtig, sich als weiße Person auch als weiß zu identifizieren, um auch zu verstehen, worum es geht? Also ich würde sagen, ja, es ist wichtig, weil... Oder, kann ich nochmal aussprechen? Achso, Entschuldigung. Oder kann es zum Beispiel auch sowas sein wie, okay, ich nehme die Positionierung als weiß an, versuche aber mich zu entidentifizieren mit weiß sein? Also kann weiß sein dann auch als Identität bedeuten, dass ich das ausnutze oder so? Also, würde ich jetzt mal so... Meinst du zum Verlernen? Ja, genau, eher als Verlernen, also... Ich meine, weiß, also, nee, nicht weiß, sondern Identität hat ja schon auch immer im Gegensatz zu Position, finde ich, so dieses Essentielle da drin. Irgendwie hat es das ja schon. Auch wenn ich, glaube ich, Identität jetzt nicht so verstehen würde. Aber ich finde, es hat schon was Essentielleres als Position. Ich empfinde Position eher als so zugeschoben oder auch sich mit gesellschaftlichen Verhältnissen vielleicht auch ändernd oder so. Und Identität ist halt eher so ein, okay, das bin ich oder das bist du oder so. Also, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Mach nichts. Ich würde sagen, also mein, ich würde sagen, dass es so, also was mir sofort einfällt, ist halt so dieses ganze Thema von, ja, wer muss sich denn überhaupt mit was auseinandersetzen, so. Und es ist echt interessant, weil es, so Identität ist, also ich glaube nicht, dass das immer Sachen sind, die so bewusst entschieden sind, sondern an vielen Stellen kommt man, glaube ich, auch erst an den Punkt, sich überhaupt zu identifizieren, wenn das überhaupt mal irgendwie in Frage gestellt oder nicht mehr so selbstverständlich da ist. Also was, das, was ich, Nationalität zum Beispiel. So, also es gibt, glaube ich, Leute, für die ist das eine Identität. Also Identität vielleicht hat auch ein bisschen was mit Verbundenheit mit anderen zu tun. Also so dieses so, ich identifiziere mich als X und kann mich verbunden fühlen mit anderen Menschen, die sich auch als X identifizieren, so. Also hat auch vielleicht was mit Gruppen oder so zu tun. Und da gibt es, glaube ich, dann schon welche, wo das dann gar nicht so klar ist, dass das eigentlich Teil der Identität ist. Also ich habe ein Beispiel, was so ein bisschen weniger politisch ist. Ich bin Linkshänderin. Und das ist, finde ich, also ich, das ist identitär. Das ist Teil meiner Identität, so. Also, das, ich fühle mich mit allen LinkshänderInnen irgendwie immer irgendwie verbunden auch. Also, und das, ich weiß, also, für mich ist es halt, also, ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass ich mich als Deutsche identifiziere, Aber ich glaube, das stimmt auch nur so halb. Weil ich glaube, in dem Moment, in dem halt... Also ich würde dann eher sagen, es ist meine Position. So. Aber es ist mir ja genauso mehr... Also es ist ja genauso wie das Linkshänder-Intum irgendwie nichts, was ich mir in irgendeiner Form ausgesucht habe. Mhm. Sondern es ist halt einfach so. Also warum ist das eine für mich was eine Position und das andere ist Teil meiner Identität? Weil es natürlich weniger attraktiv ist, deutsch zu sein, als Linkshänderin zu sein. Was will sich irgendwie eine platte Antwort. Man will sich hier nur mit den coolen Sachen identifizieren. Vielleicht, oder? Dann müsste ich mich jetzt auch mit weiß identifizieren. Was also, okay ist, was ich, ja also, weiß identifizieren. Ich frage mich gerade, ob es über dieses Verbundenheitsthema irgendwie geht. Fühle ich mich mit anderen Leuten verbunden? Also ich fühle mich darüber? Nicht mit anderen Weisen verbunden. Das kann ich sehr ja, das ist halt sagen. Das ist die Frage. Ne? Hat das, ist das, oder das vielleicht ist das... fühle ich mich in Scham verbunden häufig. Also ich meine, aber auch da, also auch das ist eine Verbindung. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass POC das anders sehen. Mhm. Also das ja, ja, natürlich. Ja, also bei mir ist auch mit gerade bei Weißsein ist der Gedanke von also klar auch wenn es irgendwie ein Überwindungsidentifizieren ist oder zum irgendwas mit drüber gehen und sich irgendwie aktiv nehmen, als also dass es halt Arbeit ist, irgendwie sich damit zu identifizieren. Da habe ich zumindest für mich so den Gedanken als Unterstützung, dass egal was ich in meinem Leben irgendwie gemacht habe oder machen werde und mir an Wissen aneigne und wie ich mit Menschen umgehe, in Bezug auf irgendwie Rassismus sensibel zu agieren oder irgendwie sich gegen Rassismus irgendwie aktiv zu sein, werde ich immer weißer Lebensrealität näher sein und also so das ist mein Bewegungsraum ist. Mein Bewegungsraum ist der weiße Bewegungsraum und ich werde immer zu der weißen Masse quasi irgendwie dazugehören, egal was ich mache. Und irgendwie so das, und das ist deswegen dann eben auch wichtig sein kann, sich in bestimmten Momenten sich halt dann auch, also oder das halt irgendwie sich da zu positionieren und auch so zu pauschal zu positionieren, weil es tatsächlich egal ist, ob ich jetzt irgendwie irgendein Wissen habe oder nicht. Nee, oder positionieren so. Finde ich ja auch, das hatte ich ja auch nicht so, daran hatte ich mich ja auch nicht aufgehangen, aber ich glaube schon, ich glaube auch, wenn ich da jetzt vorhin das nicht so, das eher getrennt habe, je mehr ich drüber rede, umso mehr denke ich auch, nee, es ist auch sinnvoll, sich als weiß zu identifizieren, weil das, glaube ich, im Gegensatz zur Position mehr Gefühle zulässt, oder? Ja, dass es persönlicher wird. Ja. Ja, es ist halt so ein Teil von dir, ne? Du kannst, du kannst, also Identität hat, finde ich, was du halt auch meintest, das schwingt halt immer so dieses, das macht mich aus. Mhm. Und ich glaube, es muss diese für mich sehr negativen Gefühle zu weiß sein, die muss es aber geben, um die Struktur zu verstehen, glaube ich. Ja, es macht also insofern auch so Sinn, finde ich, weil ich nämlich zu dem, was du gesagt hast, oder was so meine persönliche Identität oder so angeht, mir geht es dann anders als euch beiden, nämlich dass ich für mich nach wie vor es bestimmte Sachen gibt, die ich, für die es mir, bei denen es mir total wichtig ist, sie zu benennen und auch Wörter zu haben, weil sie mich empowern. Und das ist ja auch ein positives Gefühl. Also Empowerment, also Identität kann anders als Positionierung vielleicht auch was Empowerndes haben, zu sagen, sich hinzustellen, zu sagen, ich bin das und das. Und rettet mich halt auch regelmäßig aus so einem Gefühl der Nicht-Existenz. Also so dieses, so Leute, also so dieses regelmäßige Gefühl, so Leute wie mich gibt es überhaupt nicht. Da stehe ich nun und habe das Gefühl, mich gibt es überhaupt nicht. Und dann gibt es halt, können halt Identitäten das sprechbar machen und fühlbar machen und empowern. Und zum Beispiel solche Gedanken zulassen wie, so wie du das halt hast, ne, wenn du das mit einer, du sagst, du hast eine Pronomenrunde, ich hatte das diese Woche nämlich auch, es gab eine Pronomenrunde und ich hatte halt das Gefühl, ich sage ein Pronomen und es wird halt einfach super schnell ein ganz bestimmtes Gender damit oder Geschlechtsidentität damit verbunden. Und mein Pronomen ist aber nicht die hauptsächlich benutzte Geschlechtsidentität Frau. Also das ist halt nicht verknüpft für mich. Und trotzdem ist bei so Pronomenrunden immer genau da dann so, wenn ich dann nicht gleich irgendwie die ganze Outing-Schublade aufmachen will, dann muss ich halt damit leben, dass, ich meine, ich muss eh damit leben, irgendwie in den allermeisten Fällen als Frau gelesen zu werden, als Cis-Frau gelesen zu werden. Und mir hilft, also für mich ist es ganz nach wie vor total wichtig, die Identität Femme als Gegenpol zu diesem, aber das ist nicht so, zu haben. Mhm. Und das macht Empowerment-Gefühle oder Gefühle von ich existiere ja doch irgendwie. Mhm. Scheint so ein Femme-Ding zu sein. Ich hatte gerade auf Twitter auch irgendwie gerade wieder eine Situation von einer anderen Femme, die halt auch gesagt hat, oh Gott, ich habe das Gefühl, ich existiere nicht. So. Das würde ja passen, also mit den Gefühlen. So, dass halt so, dass mehr Gefühle zugelassen werden können bei Identität. Gerade habe ich noch mit diesem Linkshänder und Linkshänderinnentum und Nationalität gedacht, naja, das eine ist halt aber auch deutlich konstruierter als das andere. Mhm. So, das macht vielleicht auch nochmal was aus. So, also ich empfinde meine Nationalität als deutlich weniger, als deutlich konstruierter und machtvoller hergestellt als die Tatsache, welche von meinen beiden Händen ich mehr benutze oder so. Also irgendwie. Ja. Was wahrscheinlich auch insofern spannend ist, also mein Opa war umtrainierter Linkshänder. Für den wäre das vielleicht sogar nochmal ganz anders gewesen. Was so. Ja. Das schwingt aber immer mit, auch in meiner Geschichte, weil es gibt ja diese Familiengeschichte bei mir, so mit den über Generationen vererbten Linkshänderinnentum irgendwie. Und da gibt es eben auch die ganz unterschiedlichen Geschichten. Und ich bin die erste in der Familie gewesen, in der, die erste Generation, die nicht umtrainiert wurde. Mhm. Das war immer Thema, das sind so ja auch Erzählungen und Geschichten oder eben auch in Büchern kommt das manchmal vor, dass irgendwie. Also in Geschichten kommt das manchmal vor, dass das irgendwie früher irgendwie, aha, da kommt eine Katze. Runtergeplumpst. Dass das manchmal als negativ und auch richtig brutal zum Teil abtrainiert wurde und so solche Sachen. Das schwingt natürlich schon mit. Also. Insofern würde ich nämlich auch sagen, dass Linkshändertum, linkshändisch sein, schon auch politisch ist. Also es hat vielleicht jetzt nicht mehr so eine politische Tragweite, aber es gibt eine politische Geschichte dahinter. Ja, sie ist dann und halt an der Stelle nicht so allumfassend wie Staaten. Ich habe gerade die Katze rausgelassen. Ja. Aber es gibt halt eine Geschichte und die Geschichte ist gewaltvoll und die ist vielleicht jetzt nicht mehr so spürbar, aber sie schwingt ja trotzdem mit. Oder sie ist in dieser Geschichte, also die Geschichte lässt sich nicht einfach so. Nur weil jetzt die meisten nicht mehr umtrainiert werden, lässt sich die Geschichte ja nicht mal eben so abschneiden. Ha, das ist echt interessant, weil das ja wirklich für mich tatsächlich, also ich bin echt so, wie, ich bin so und ich bin stolz drauf, es ist was Besonderes. So, es gibt irgendwie Momente in meinem Leben, da habe ich irgendwie zu tun, aber ich könnte mir sogar bestimmte Sachen nochmal extra holen. Es gibt sogar ganze Läden, die nur für mich irgendwie. Und es ist aber trotzdem so, dass es eben nicht die Norm ist. Irgendwie jede beschissene Schere ist irgendwie falsch rumgeschliffen und so. Also es gibt irgendwie Brotmesser, keine Ahnung, alle möglichen Dinge irgendwie, die für die rechte Hand designt wurden und so. Und es gibt schon dieses, naja, es ist schon ein sich irgendwie anpassen an so eine Normwelt immer wieder. Aber es hat halt überhaupt nicht diesen emotionalen negativen, du bist schlecht, du bist vom Teufel besessen, du bist irgendwie, du darfst das nicht machen. Es gab null Restriktionen mit, du darfst das nicht in die Hand nehmen, du musst irgendwie, was weiß ich, es gibt ja auch richtig brutale Hände auf den Rücken binden und keine Ahnung was Sachen irgendwie. Also das, aber das habe ich ja alles nicht erlebt. Also das habe ich nicht erlebt. Ich habe nur sozusagen dieses Yay, es ist ein linkshändisches Kind geworden so erlebt und halt dann eben diesen Alltagsstruggle, der halt aber in irgendeiner Form sehr gut ausgleichbar ist für mich. So, also und vielleicht ist es tatsächlich, ich werde gerade ganz romantisch, weil ich irgendwie denke, vielleicht ist es ja auch eine ganz hübsche Idee von, naja, ne, es gibt eine Historie von einer gewaltvollen Sache, aber ich meine, niemand guckt mich schief an. Deswegen, ja, irgendwie, also für mich, ich kann das relativ problemlos, positiv und stolz mit so einem cool, meine Gene haben lustige Dinge getan irgendwie und das macht mich irgendwie special, kann das so mit mir tragen und auch relativ selbstbewusst einfordern, dass an bestimmten Stellen darauf Rücksicht genommen wird. So könnte man sich für andere Sachen ja auch mal wünschen, dass das ja, irgendwie vielleicht so passiert. So die Geschichte von Linkshändigkeit als so so das, woran wir uns so utopisch festhalten können. Es kann auch so sein. Ja, irgendwie so ein bisschen, so ein Gefühl habe ich gerade so, was so mein romantisches Gefühl dazu irgendwie angeht. So, ich weiß gar nicht, wie das so zum Beispiel weltweit aussieht. Ja, so. Das irgendwie, das weiß ich auch nicht. Ich habe mich da auch ehrlich gesagt noch nie so richtig mit beschäftigt. Kannst du mir mal Tee geben? Nee, ich kann das gerade nicht so gut, weil ich habe gerade so. Ich bewege mich langsam. Suche kurz. So. Ah, übrigens, wir trinken Schiedwettertee. Obwohl das Wetter wunderschön ist. Ja, das Wetter ist toll. Nee, das ist schon die letzten Tage toll. Sternenhimmel. Jetzt setze ich mich wieder leise. Tja, das mit den Identifikationen. Dazu habe ich zwei Sachen noch. Und zwar, na, das hängt sogar mit. Habe ich zwei Sachen? Oder hing es miteinander zusammen? Egal. Genau, ich hatte nämlich mal versucht, weil ich mich, also so über in den sozialen Medien geht es ja auch ganz viel um Identifikation, um irgendwie damit Leute ihre Lebensrealität und das, was sie, genau, also das, was sie in ihrem bisherigen Leben erfahren haben und was sie geprägt hat, dass das sichtbar wird, weil es eben häufig Sachen sind, die dann nicht sichtbar werden. Und dadurch ganz viel Identifizierung oder Identifikation stattfindet. Und ich dann auch merke irgendwie, dass es bei mir zum Beispiel im Antik, dass halt ganz viele Sachen von meinen Lebenserfahrungen irgendwie unsichtbar sind. Und genau, und ich dann aber, genau, und über, bei Überlegungen darüber sich ich dann aber schon gemerkt habe, so, naja, irgendwie so, wo kann ich denn dann Sachen voneinander unterscheiden, dass es nicht so ein einziger Brei ist an Unsichtbarkeiten und der großen Ungerechtigkeit, dass ich sie irgendwie nicht platzieren kann in der Öffentlichkeit oder dass es nicht gesehen wird oder nicht so leicht äußerbar ist oder dass es nur von manchen Leuten äußerbar ist oder so. Und habe dann eben für mich schon nochmal dann dieses gesehen, okay, es gibt halt eben unser Leben und unser Leben ist irgendwie ohne, dass schon irgendetwas passiert ist, so also irgendwie in der Welt platziert. So, und das hat schon mal ganz grundsätzliche Konsequenzen. Und dann gibt es halt noch die Sachen, die dann innerhalb unseres Lebens irgendwie passieren und die Erfahrungen, die wir irgendwie da drin machen. Und das hat mir zumindest irgendwie, das, also mir hilft das dann immer zumindest nochmal so grob zu unterscheiden zwischen warum hatte ich das denn gemacht? Ich weiß nur, dass es mich erleichtert hat an der Stelle, weil ich dann nicht mehr so ein komisches Ungerechtigkeitsgefühl hatte, sondern mich das irgendwie so ein bisschen ausgesöhnt hat von naja, oder dass es dann für mich irgendwie funktioniert hat, mich dann vielleicht auch erstmal auf die Sachen zu konzentrieren oder so zu sehen, irgendwie so, ja, es geht aber auch darum, irgendwie, wo wir mit unserem Leben irgendwie reingestellt werden und dass das, was in unserem Leben passiert, bei allen Leuten ganz, ganz viel ist und uns dadurch irgendwie so ganz viel prägt und irgendwie es dadurch einfach so riesig wird. Also keine Ahnung, irgendwie das Ich weiß nicht mehr genau, was es mir gebracht hat, aber es war auf jeden Fall hilfreich, weil, also ich weiß nicht, also ich weiß nur, dass ich hatte dieses Gefühl von, ich kann mich eigentlich überhaupt nicht äußern bei an so vielen Stellen, die mich auf einer alltäglichen Basis wahnsinnig begleiten und irgendwie hat das aber für mich einen Frieden geschaffen darin, dass ich dass das okay ist, mich, also so, dass es halt irgendwie ein, ja, genau, es passieren Dinge im Leben und die formen irgendwie das Leben, aber es ist halt, und es gibt, und, ah, jetzt weiß ich es wieder, und zwar, ha, gut, ich hoffe, ich habe euch alle noch nicht verloren, genau, hä? Und zwar, genau, es gibt sozusagen das, was innerhalb unseres Lebens und mit unseren Körpern und alles irgendwie passiert. Und das, was den Unterschied ausmacht, ist aber, wo unsere Leben grundsätzlich reinplatziert sind. Und die machen dann nämlich den Unterschied aus, wie wir Sachen erleben, wie wir damit umgehen, wie es unser Leben überhaupt prägt und sowas. Ja. Und dass eben diese Schnittstellen sind dann irgendwie für mich interessanter, da drauf zu gucken und nicht zu sagen, so, ah, da ist irgendwie mein Einzelschicksal und ich muss mich so und so positionieren, sondern zu sehen, ich habe das erlebt und an den und den Stellen hat es die und die Punkte aber dazu geführt, dass ich irgendwie, was weiß ich, dass ich in der Lage bin, selbstständig meinen Alltag zu gestalten und irgendwie finanziell abgesichert bin oder was auch immer. Also so dieses, genau, das hat für mich so einen Knackpunkt gebracht, weil ich mich vorher sonst so unsichtbar gefühlt habe. Ja, das ist eine coole. Ich bin froh, dass ich bin jetzt gerade, das war jetzt gerade wie so ein Langstreckensprint ins Ungewisse. Wow. Danke, ja, gut, ich weiß noch mal, ich wusste noch mal, wo es hingeht. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Genau. Ich finde sehr gut, dass du es geschafft hast. Zu den vielen Identifizierungen, ich finde deinen Gedanken sehr hilfreich, echt. Vielen Dank. Ja. Ist auch schon wieder so ein lustiger Gedanke von, es ist mir sonnenklar, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Es ist gut. genau, die vielen Identifizierungen im Internet und die werden ja auch irgendwie mehr. Und ja, auch über die letzten Jahre habe ich das Gefühl, ist es einfach total viel geworden, dass Leute sich ganz, ganz genau positionieren oder identifizieren, weiß ich dann nicht. Und ich habe so versucht, darüber nachzudenken, ich mache das nicht. Also ich mache das fast gar nicht irgendwie. Warum eigentlich nicht? Oder wie ich eigentlich dazu stehe, zu diesen vielen Positionierungen, von denen auch einige super zutreffend sind für mich oder wären und trotzdem habe ich nicht das möchte ich mich so nicht positionieren, also nicht so öffentlich. Ich finde es echt spannend, woran es hängt. Also vielleicht hängt es daran, dass ich mich nicht öffentlich positionieren mag. Vielleicht hängt es daran, dass ich dann bei jeder Positionierung doch wieder denke, oh nee, das passt aber nicht. Auch nicht ganz. Möchte mich nicht festschreiben. Vielleicht gehöre ich zu so einer Generation von denen, die sich nicht festschreiben können. Und ich merke nämlich, dass ich eigentlich das total toll finde. Also ich finde es total cool, dass es immer mehr Wörter gibt und dass Leute so richtige Wortketten machen können, wie sie sich identifizieren. Und für was es alles inzwischen Wörter gibt, finde ich total super. Und gleichzeitig kann ich es nicht anwenden. Also ich finde es echt sehr spannend. Also ich, für mich ist es irgendwie ganz interessant, also ich finde es auch, ich beobachte das auch, dieses, es gibt immer mehr so, also diese Wortketten immer mehr hinten so und ich weiß, dass ich, als ich angefangen habe, sehr ernsthaft über meine Identität nachzudenken und sehr bewusst, also so vor über 10 Jahren, keine Ahnung. Also so mit irgendwann so Mitte 20. Da war mir das total wichtig, ganz spezifisch Wörter zu finden für meine Identität. Und heute ist es nicht mehr so. Heute, also das ist auch schon gar, schon lange nicht mehr so. Lang ist es schon lange so, dass es für mich ausreicht, so eine Hauptidentität zu haben. Mit diesem Wissen oder mit diesem beruhigenden Gefühl von, es ist sowieso nicht, ich kann noch so viele Wörter nehmen, es wird sich nicht beschreiben, es wird sich nicht füllen mit allem, wie es sich für mich anfühlt, weil es ja auch unterschiedlich sein kann von Situation zu Situation. Aber ich kann dieses Bedürfnis, das zu tun, auf jeden Fall nachvollziehen. Und an bestimmten Stellen habe ich dann auch manchmal, wenn ich dann sowas lese von Leuten, das Gefühl, oh ja, da sehe ich mich auch. Noch öfter habe ich das Gefühl, da sehe ich mich überhaupt nicht. Oder ich weiß überhaupt nicht, wie die das füllen. Und das Füllen ist für mich das deutlich Relevantere. Also wie Leute das füllen, ist für mich, also dann ist auch wieder, ne, das Handeln und das, was du halt vorhin meintest, so dieses, naja, das Umgehen mit bestimmten Situationen ist irgendwie interessanter als das, wie es denn jetzt beschrieben wird von Leuten, so. Also Lebensrealität und so weiter. Und ich finde es schon cool, also ich finde es schon cool, dass ich immer wieder neue Wörter kriege und dann kann ich irgendwie mir überlegen, ob ich das irgendwie gut finde oder nicht oder ob ich dafür für mich was annehmen kann. Oder auch, um einfach mit Leuten sprechbar zu bleiben. Also so, wir hatten das ja mit diesem neuen Binary-Thema irgendwie so ein bisschen schon mal, so dieses irgendwie, mein Gott, wenn ich jetzt anfangen würde, mich irgendwie mit meiner Identität auseinanderzusetzen, wäre ich 15 Jahre jünger. Vielleicht wäre Non-Binary das, wo ich mich irgendwie finden würde. Vielleicht ist es auch, geht es auch gar nicht darum, so einmal und endgültig und das ist es. Und dann gibt es nie wieder ein anderes Wort dafür, sondern es ist halt so auch für mich so ein Zuhause ankommen und dann so dieses Ja unter anderen Umständen könnte, hätte das auch so und so und so werden können. Aber dafür muss ich das, was ich habe, ja nicht wegwerfen, sondern kann irgendwie eher aufnehmen, ah, okay, an bestimmten Stellen meinen Leute damit das und das. Damit kann ich auch irgendwie was anfangen, auch für mich selber. Trotzdem muss ich das ja nicht benutzen, weil nur weil es andere Wörter gibt oder Sachen, die so, die vielleicht bestimmte Leute auf die gleiche Art und Weise füllen würden, wie ich Sachen, wie ich zum Beispiel Femme für mich fülle, gibt es ja kein Gesetz, das irgendwie sagt, dass ich jetzt das eine benutzen kann und das andere nicht, sondern es geht dann ja auch darum, mich irgendwie zu. Also ja, ich bin, also ja, ich bin ein bisschen wirr jetzt. Also so dieses, für mich hat es halt viel mit, okay, das sind die Themen oder das sind die Wörter oder Begriffe, um die sich Leute gerade relativ intensiv drehen. Das machen sie aus den und den Gründen. Das verfolge ich sehr aufmerksam. Manchmal, weil es mich mehr betrifft, manchmal, weil es mich weniger betrifft. Und ich mache es, das Verfolgen nicht so sehr, um für mich zu suchen, ob das für mich irgendwie funktioniert, sondern um zu wissen, wovon die Leute reden. Ja. Und ich habe gedacht, das hat vielleicht auch was mit Alter zu tun, weil ich halt, ich suche halt nicht mehr, also ich suche nicht mehr meine Identität, ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf einer Suche bin von, wer bin ich eigentlich, sondern ich habe das Gefühl, ich habe ein ganz gutes Gefühl dazu, wer ich bin, und ich habe in den letzten vielen Jahren immer wieder bin ich an Punkte gekommen, an denen ist, ich Wörter oder Wortbegriffe oder Identitätskonstrukte in meinem Hirn irgendwie so greifbar gekriegt habe für mich, dass sie für mich sich als lebbar und zu Hause irgendwie anfühlen. Und ich habe gerade nicht so sehr das Gefühl, dass ich da noch mehr brauche, um mich existent zu fühlen oder so. Aber wenn das, und das ist, glaube ich, ein Altersding auch ein bisschen, oder eben vielleicht kein Altersding, sondern ein, ich habe das halt schon gemacht, lange. Was nicht bedeutet, dass es sich nicht erstens ab und zu ändert. Und dann stehe ich da und denke irgendwie, was ist das jetzt? Jetzt muss ich mir da irgendwie was Neues überlegen. So, oder jetzt kann ich vielleicht nochmal andere Begriffe für mich suchen an bestimmten Stellen, weil sich bestimmt auch bestimmte Sachen verändert haben vielleicht auch. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren, dass es sich ändern kann manchmal. Ach so, genau. Und manchmal passiert es dann aber auch, was ich dann immer ganz lustig finde, so dieses, oh, da hat jemand anders einen Begriff für was gefunden, womit ich mich total identifizieren kann. Und das ist total cool irgendwie. Mhm. Aber das ist dann eher so ein Zufallstreffer, so, dass ich dann denke, wow, cool, das passt total gut. Kann ich total viel mit anfangen. Irgendwie kann ich jetzt in meinen aktiven Sprachgebrauch mit einbeziehen oder in mein Identitätskontinuum oder wie heißt es, Identitätskonglomerat, in dem ich mich so bewege. Ja, aber es hat halt nicht so diesen, ich brauche das dringend für mich als. Ich fand es ganz schön, es gab vor ein paar Monaten mal diesen Hashtag auf Twitter Queer Self Love. Der war, glaube ich, relativ kurz nach den Anschlägen, nach dem Anschlag in Orlando, diesen Queer Club, gab es einen, ich weiß gar nicht genau, inwieweit das halt. Katze. Katze. Bin ich echt. Die haben jetzt nicht wegen dem Anschlag gelacht. Genau, da gab es halt so ein Hashtag und da hat halt eine Person auf Twitter gemeint, irgendwie sowas wie, ich glaube, es war sowas wie, ich bin ein schwuler Typ, der gerne die Ohrringe seiner Mutter trägt. Ich glaube, wir brauchen manchmal ein bisschen mehr queer Self-Love, also queere Selbstliebe. Und hat damit irgendwie so ein Hashtag irgendwie geboren und dann gab es halt richtig, richtig, richtig viele Leute, die über sich geschrieben haben, mit und ohne Foto, und ich fand es so schön. Also ich war so, es gab so viele verschiedene Sachen und es gab so viele, diese ganzen Wortketten und dieses Ganze so, und ich fand es ganz toll. Ja, so. Das kann ich nachvollziehen. Mhm. Also so dieses Gefühl von so Wundertüte, wenn ich mir Selbstbezeichnungen anhöre oder durchlese, dass ich so das Gefühl habe, wow, was mir da für ein für so eine wundervolle Vielfältigkeit irgendwie entgegenkommt. Das finde ich total toll. Aber Non-Binary ist vielleicht auch eigentlich ein gutes Thema, weil es genau diesen Zwiespalt auch so gut einfängt, weil es nämlich, ich glaube auch, es hat irgendwie was damit zu tun, wann man sich auseinander, also ziemlich sicher hat es was damit zu tun, wann man sich so sehr viel mit der eigenen Identität auseinandersetzt und welche Wörter dann gerade zur Verfügung sind. Und ich glaube, es wäre alles nicht so ein Problem, hätte ich nicht so ein Gefühl von, okay, diejenigen, die sich jetzt gerade aktuell mit irgendwas identifizieren, die machen das aber eben nicht nur für den eigenen Spaß, sondern es ist natürlich, wie bei allen Identifizierungen, auch eine Abgrenzungsbewegung. Und gerade bei Non-Binary begegnet es mir tatsächlich auch im Alltag immer wieder, dass Leute, die sich als Non-Binary verstehen, und die würde ich jetzt mal vermuten, gar nicht unbedingt. Oh, jetzt habe ich an den Tisch gestoßen. Oh, Entschuldigung. Rums. Die gar nicht mal irgendwie groß was anderes darunter verstehen als ich, wenn ich mich als trans irgendwie verorte. Dann aber so einen Blick auf trans ausbilden, der halt so. Also trans ist dann das Alte, das Konservative, die sich binär verorten, im Gegensatz zu denen, die sich nicht binär verorten. Und das finde ich dann, also da werde ich dann echt so, und das habe ich halt persönlich schon erlebt und das finde ich wirklich schade. Also, ich glaub, möchte nicht, ja, aber das ist doch irgendwie, also, ich möchte nicht in die Situation kommen müssen, mich jetzt als Non-Binary oder NB identifizieren zu müssen, nur damit ich mich nicht komplett falsch verstanden fühle. Also das finde ich irgendwie schade und schief. Ich finde das, für mich macht das so ein Bild auch von, wir waren halt in einem bestimmten Alter, da war das halt so, dass wir sozusagen uns nur von dem abgrenzen mussten, was schon etabliert gewesen ist. Und zwar richtig alt so. Und dann haben wir angefangen irgendwie Sachen auszuprobieren, uns gegen Sachen zu, irgendwie mit bestimmten Begriffen zu so gucken, irgendwie Gedankenkonstrukte aufzubauen, Identitäten, sich, wie fühlt sich das an, lalala, irgendwie so. Aber das war halt immer das Neue. Es war immer das gegen das Etablierte, immer das Neue so. Und jetzt stehen wir sozusagen in unserem Leben an dem Punkt, an dem halt sozusagen nach dieser Phase einfach neue Begriffe gekommen sind. Und jetzt Sind wir das sind, jetzt haben, wir haben nicht darüber nachgedacht, in dem Moment irgendwie, als wir angefangen haben, uns mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, wie die Leute, die da sich in etablierten Begriffen eigentlich fühlen, wie die das eigentlich finden, wenn wir uns da so krass von abgrenzen. So. Und jetzt sind wir halt an der Position. So. Jetzt sind wir diejenigen, gegen die sich irgendwie abgegrenzt werden muss. Und dann finde ich, also für mich macht das eher so ein Gefühl auch von, naja, es ist halt irgendwie einfach auch ein bisschen der Lauf der Dinge. Man, das ist halt eine neue Aufgabe, irgendwie dann sich da irgendwie zu sagen, ey, ja, es ist wichtig, irgendwie neue Begriffe und zu gucken und auch zu gucken, was ist an dem, was da ist, irgendwie kritikwürdig und keine Ahnung was, aber das heißt nicht, dass ihr irgendwie das Rad neu erfunden habt und irgendwie jetzt gerade irgendwie nichts von dem vorher irgendwie schon relevant oder gewesen ist oder so. Also das ist halt nicht mehr der Job, sich selber da drin irgendwie zu finden, sondern es geht halt um andere Sachen. Mhm. Ja. Also in Bezug auf Trans finde ich es zum Beispiel total spannend gerade, dass so die neueste Bewegung oder die neueste Bewegung, also was ich immer mehr mitkriege jetzt gerade, ist, dass Leute das nicht mehr mit Sternchen schreiben, sondern ohne Sternchen. Und zwar aus, für mein Empfinden, relativ merkwürdigen Gründen tatsächlich. Also wenn ich mich daran erinnere, warum ich mich damals für das Sternchen entschieden habe, dann waren das so Gründe wie, es ist ein bisschen mühselig, immer transsexuell, transgender, transident und so weiter zu schreiben, sondern man hat dieses Trans und dann ein Sternchen und dann umfasst es viele Leute, die sich mit ihrem Geburtsgeschlecht nicht komplett übereinstimmend fühlen. Und es ist halt eine tolle Abgrenzung von diesem medizinischen Begriff. Also man hat halt mit so einem Sternchen das Wort so doll verändert, dass das ist so diesem Wunsch entspricht, sich von einer medizinischen pathologisierenden Geschichte abzugrenzen. Und es gibt ja zum Beispiel auch diesen einen Künstler, der seine Porträts Transporträts genannt hat mit Z, also nicht mit S, sondern dann mit Z. Und jetzt lese ich halt so Argumente, warum man Trans nicht mehr mit Sternchen nicht mehr schreiben soll, weil auch Trans, und das folgt dann halt diesem Frau mit Sternchen, dieser Frau mit Sternchen Idee, dass man Trans mit Sternchen nicht mehr schreiben soll, weil doch in Trans eigentlich alles schon drin sind. Und dann denke ich, das ist jetzt einfach, also erstens kam diese Frau mit Sternchen, das ich auch für völlig scheiße halte, weil es irgendwie super transmisogyn ist, weil ich nicht irgendwie zu den Frauen noch die Frauen mit Sternchen dazu rechnen muss, damit irgendwie wirklich alle Frauen dann auch mitmachen dürfen. Das kam aber nach Trans mit Sternchen. Also das war nicht irgendwie, da gab es keine Trans mit Sternchen funktioniert jetzt auch so wie Frau mit Sternchen, sondern das, die Geschichte ist ja andersrum. Und es ist irgendwie, also so eine merkwürdige Erzählung, die da gerade produziert wird und dann ja auch irgendwie damit ja dann auch so ein Überklatschen von älteren Identifizierungen und so, ne? Und eben nicht drauf hören, warum andere Leute sich so und so identifizieren. Das ist, glaube ich, so was Ähnliches wie, ich habe mal mitgekriegt, dass Kate Bornstein irgendwie angegangen wurde, weil sie sich halt als Tranny verortet, was irgendwie eine, ja, total transfrauenfeindliche Bezeichnung ist, die genau da den Sinn hat, das irgendwie subversiv sich anzueignen. Und dann, ich finde es halt irgendwie total schräg, wenn dann jüngere Leute kommen und sagen, hey, das darfst du jetzt aber nicht machen. Das ist irgendwie scheiße. Du darfst dich nicht so identifizieren, weil das ein gewaltvoller Begriff ist. So what? Sie hat wahrscheinlich sehr gute Gründe gehabt, sich genau mit diesem gewaltvollen Begriff irgendwie zu identifizieren und den umzudeuten. Also das finde ich schon, also da würde ich, ja, wahrscheinlich, man denkt vielleicht nicht so viel nach über die, von denen man sich abgrenzt, aber ich würde mir wünschen, und na klar, habe ich damals auch nicht gemacht, ein bisschen mehr auf die verschiedenen Geschichten auch zu hören, die existieren und ein bisschen mehr auch Vielfalt in den Bezeichnungen zuzulassen und nicht das, wovon man sich dann abgrenzt, irgendwie, jetzt klingelt es gerade, so als so einen monolithischen Begriff zu verstehen. Marlene springt kurz. Das ist ja einfach meine flammende Rede. Die kann Gleifu dafür reinkommen. Hallo Gleifu. Bist du gleich wieder raus? Ich ich meine flammende Rede noch aufsparen. Muss ich halten. In dir halten. Ich muss jetzt auch an mich halten. Kleifu, würdest du vielleicht hier hochkommen? Ein bisschen ins Mikro schnurren? Sie möchte lieber am Tisch entlang randalieren. Dieses ja. Gerumse, das ist jetzt alles die Katze. Kleifu, das kannst du lieber nicht machen. Es ist sehr laut. Davon kann es hier hochkommen. Ich glaube, sie wird aber dann gleich wieder. Was ist da? Vielleicht will die Kleifo raus. Ach nee, der kann da rein. Nein, gut. So, Paket also das Nummer war jetzt eins. Irgendwie. Das war jetzt so eine Erzählung, die. Gleichzeitig für viele neue Bezeichnungen ist und gleichzeitig einfordert, dass die alten Bezeichnungen nicht als monolithisch verstanden werden oder als scheiße oder veraltet, sondern dass hinter denen ja auch Geschichten stehen. Punkt. Nee, hast du das mit dem Homosexuellen schon erzählt, was ich neulich schon mal erzählt habe? Ich habe nichts von Homosexuellen. Okay. Also, ich... Kleifu? Kleifu, wo hat... Dieser kurze... Oh, Kleifu möchte... Sehr interessiert. Springt vielleicht gleich auf den Tisch. Gleich kannst du mal ins Mikro schnurren. Eventuell. Was mir... Ich habe halt das mich erinnert gefühlt daran, dass manche... Dass ich öfter schon mitbekommen habe, dass... Ältere... Und mit älter meine ich so 60 plus... Homosexuelle Männer in Interviews habe ich schon öfter erlebt, dass homosexuelle Männer gesagt haben, sie sind homosexuell und nicht, sie sind schwul. Und auch ganz eindeutig gesagt haben, dass sie sich nicht als schwul identifizieren, weil zu dem Zeitpunkt, als sie sich mit so Identifizierungssachen auseinandergesetzt haben, war schwul ein Schimpfwort und das nicht, es ging, also, und das hieß halt homosexuell und das ist die Identität. Und ich glaube, dass ja, es verlangt halt auch einfach so, ich finde, es hat halt auch was mit Respekt zu tun, irgendwie das auch zu akzeptieren, einfach so. Also so, Entschuldigung. Respekt, ja, also, Elders. Ja, genau, das ist sitzen wir jetzt irgendwie in unseren 30ern und sagen, Respekt, ja, nee, Elders. Aber es ist 40, Steff. Ja, aber noch 30, ja, noch stimmt. Kann ich uns so gemeint haben. Nein, aber so, ich finde, das ist schon... Ich finde, wie das sind schon wir so. Da hingekommen? Ich finde es schon wichtig, irgendwie das irgendwie auch wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, und das sind, und ich habe tatsächlich auch mittlerweile immer mal wieder auch ein größeres Interesse daran, mich mit den vor lauter Abgrenzung nicht so richtig Beschäftigten, mit den Leuten zu beschäftigen, die halt älter sind und bestimmte Identifizierungen haben aus bestimmten Gründen. Und es gibt noch genug, von dem ich mich abgrenzen kann, aber ich merke schon einen Shift. Auch irgendwie hin zu, ja, die Dinge sind halt unter bestimmten Lebensumständen, existieren sie halt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise so. Okay, du hast gefragt, wie sind wir da hingekommen? Ich sagte ja. Wir sind älter geworden. Ja, und das heißt, wir haben überlebt. Und das jetzt nicht auf unsere ganz individuelle, aber auch so dieses, es heißt, jemand ist älter geworden, das heißt, Leute haben überlebt. Das heißt irgendwie... So, und das irgendwie anzuerkennen und sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und so, ich glaube, das hat auch so dieser Generation-Aspekt, bringt das mit sich, dass irgendwie anerkannt wird, dass Leute irgendwie überlebt haben. Jetzt muss ich gleich weinen, Steff. Kennst du dieses Video von den alten LGBT-Leuten, die ihre, was die so an ihre an die Jugend so, an die Jungen irgendwie, was die denen so mitgeben, irgendwie, das ist zum Heulen. das ist wirklich, ja, weil so ein bisschen schwingt es für mich mit, genau dieses, ich so, finde, hey, ja. Klar ist es jetzt krass erstmal, aber ich finde eigentlich, warum nicht irgendwie sich was Krasses mal als Orientierung zu nehmen und zu sagen, so, ey, auch wenn es ganz viele Gründe gibt oder irgendwelche politischen Diskurse gibt, an denen sich abgeackert wird oder sowas. Irgendwie gibt es eine Geschichte und wenn es halt irgendwie die gemeinsame Geschichte vom Überleben ist. Mhm. Und wenn das halt erstmal wenn das ein gemeinsamer Nenner sein kann, dann ist das vielleicht ein Ausgangspunkt oder sowas. Aber weswegen es sich lohnt, halt zu gucken, wie haben es die Leute geschafft? Und dann sind eben Identitäten und Identifizierung irgendwie halt ein Wort, was ein Zuhause bietet, ist halt dann ein Teil davon. Das oder stimmt, eine Gemeinschaft ja. bietet oder sowas. Einen nicht alleine und sowas. Jetzt können wir eigentlich schönes Schlusswort. Aber ich habe noch gar nicht meine flammende Rede gehabt. Ach, ich dachte, das war schon die flammende Rede. Nein, das war gerade spontan. Oh, das wow. hatte ich, darüber habe ich mir vorher noch keine Gedanken gemacht. Dann kommt jetzt, brace yourself, jetzt kommt die flammende Rede. Nee, das war schon die krassere Rede. So, okay, dann. Die flammende Rede ist Liebe richtet sich an die Identitätspolitik. Liebe Identitätspolitik. Nein, und zwar greift das an dem Punkt auf, was du schon meintest, Joke, mit der Wundertüte. Dass ich halt auch, also dass ich auch gemerkt habe, dass es mir teilweise wehtut, irgendwie zu sehen, wie doll sich abgegrenzt wird und an den Identifizierungen von anderen. Und dass ich halt dann schon denke, so ja, irgendwie Identitäten sind eben diese Wundertüte, wo du irgendwie dir was nehmen kannst, was für dich passt, wo du nach Worten suchen kannst, womit du dich ausdrücken kannst, was irgendwie so dieses, ja, damit baust du dir halt dein Space. Und andere bauen sich ihren Space. Und das Gemeine oder das Gute wie im Schlechten ist, wir haben keine Kontrolle über Identitäten. Und das ist das Gute, weil dadurch irgendwie das was sehr Offenes und Flexibles sein kann. Und es aber eben auch bedeutet, dass Leute sich vielleicht auf dominante oder respektlose Art und Weise vielleicht sich diese Identitäten auch nehmen und sowas. Aber wir haben keine Kontrolle darüber. So, und wir können Leute nicht daran hindern, das zu tun. Wir können sie höchstens zur Verantwortung ziehen, wenn sie das getan haben, aber nicht. Und ich habe halt das Gefühl, dass die Idee verfolgt wird, Leute daran zu hindern, sich zu identifizieren mit etwas. Und ich finde, das ist halt so. Ich finde, das macht halt eine sehr schlechte Energie, weil es halt auch vor allem den Fokus verrückt auf irgendwie so. Kümmert dich doch, also so dieses, was ist denn mit deiner Identität und wie fühlst du sie und vor allem, wie fühlst du sie verantwortungsvoll? Also fühlst du deine Identifizierung genauso verantwortungsvoll, wie du gerade eine andere Person zur Verantwortung ziehen willst für ihre Identifizierung? Ja. Das ist ja. Das war wirklich eine spannende Rede. Das war sehr schön. Vielen Dank. Schön. Ja. Ich bin auch jetzt. Und wenn du nicht willst, was man dir tut und so. Nee, ich bin. Das schreibe auch keinem anderen zu. Nee, Joke. Ja, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, während du deine flammende Rede gehalten hast und auch schon davor, als ich weinen musste und als ich eine flammende Rede versucht habe zu halten, dachte ich auch schon wieder, ich glaube, bei mir hängt es einfach jedes Mal wieder an den Praxen. Und dann gibt es vielleicht diese Wundertüte toller Bezeichnungen, von denen ich einige total super finde, auch für mich und andere nicht so super und einige einfach nur fantastisch aus der Ferne und so. Und dann wiederum gibt es für mich die Art und Weise, wie Leute sich verhalten und das ist erstmal ziemlich unabhängig von den Identitäten. Mhm. Ja. Ich habe Hunger. Na dann. Gut. Wir haben jetzt auch sehr lange gepodcastet. Ja? Ja. Über 2 Stunden. Oh, ja. Wie in guten alten Zeiten hier. Wir sind zurück. Ja, ich finde also, auch, wir können das einfach an der Stelle mal abschließen. Ja. Und wenn der Podcast jetzt den einzigen Zweck hat, dass irgendwie so 3 älter werdende Labertaschen nochmal ihren Senf dazugeben dürfen, dann hat er vielleicht auch einen Sinn. Ich würde tatsächlich irgendwie ich würde tatsächlich versuchen, dieses Video mal rauszusuchen mit diesen Was ältere. Können wir es vielleicht auch einfach gleich uns einmal zusammen angucken? Ja, ja. Können wir gerne machen. Ich habe neulich auch so ein Video gesehen, da wurde schon gesagt, vom Freund von uns Taschentücher rausholen. Und ich so, naja, mal gucken. Naja. Gut, dass Taschentücher da lagen. Oh, dann möchte ich das. Also wir werden uns jetzt in unseren Sentimentalitäten irgendwie in unseren Sentimentalitäten ausbreiten, aber das ersparen wir euch jetzt hier mit Mikro. Das wäre eigentlich ein schöner Podcast, ja, gemeinsam so heulen. Schniff, schniff. Ja. Ja, das ist nur ein Taschentuch. Pröt. Okay. Also März dann, ne? Ja. Ja, alles klar. Wir versuchen, uns dran zu halten. Da ging gerade die Wohnungstür, deswegen sind wir gerade kurz verstimmt alle. Okay, dann ja. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss.